Kirchentag, das sind 5 Tage im Frühsommer. 5 Tage, an denen Hunderttausende zusammenkommen. Kirchentag ist ein fröhliches Fest, auf dem Gemeinschaft und die Vielfalt des Glaubens erlebbar wird. Prominente und Künstler beziehen Position zu aktuellen Themen. Politiker stellen sich den Fragen des Publikums, das Antworten gern auch hinterfragt. Kirchentag bedeutet, miteinander ins Gespräch kommen, gemeinsam weiterdenken und den anderen mit seiner Meinung gelten lassen. Kirchentag ist wie eine Oase, ein Ort zum Ausruhen und Auftanken. Er ist nicht nur ein Fest für Christen und Menschen mit einer Religion, sondern eine Einladung an alle. Gesellschaftliche Verantwortung und soziale Gerechtigkeit sind Themen, die auch auf dem nächsten Kirchentag eine wichtige Rolle spielen. Und Hamburg, was glaubst du noch? In den nächsten 3 Stunden eine Sendung mit Informationen über den 34. Deutschen Evangelischen Kirchentag Hamburg vom 1. bis 5. Mai 2013 und das regionale kirchliche Kulturprogramm unter dem Motto Und Hamburg, was glaubst du? Recherchen über die Evangelische Kirche Deutschlands, das Verhältnis Kirche und Staat, die Kirche als Unternehmen, Kirchenfinanzen, Marke Kirche, Transparenz in der EKD, den aktuellen EKD-Leitfaden zum Staat Israel. Im Interview Professor Dr. Rainer Hering über Kirchengeschichte im 20. Jahrhundert. Hamburg freut sich auf den Kirchentag. Im Mai 2009 hat die Hamburger Bürgerschaft auf Antrag der SPD einstimmig beschlossen, den Evangelischen Kirchentag 2013 mit 7,5 Millionen Euro zu bezuschussen. Das sind ca. 45% der Gesamtkosten. Als Kirchentag bezeichnete sich schon eine Versammlung von evangelischen Männern in Wittenberg 1848, dem Revolutionsjahr. Bis 1872 wurden weitere 15 Kirchentage durchgeführt. Die Versammlungen kamen ohne kirchlichen Auftrag zusammen. Jene Kirchentagsbewegung des 19. Jahrhunderts endete vor allen Dingen aufgrund der Streitigkeiten zwischen Luthertum und Preußischer Union. 1919 kamen Vertreter der Kirchenregierungen, der Synoden und der Freien Arbeitsverbände aller deutscher evangelischer Landeskirchen in Dresden zu einem Kirchentag zusammen. Diese Kirchentagsbewegung kann als Vorläuferbewegung der evangelischen Kirche in Deutschland bezeichnet werden. Es ging um Kirche als Institution. Das Entscheidende war die Identifikation des deutschen Protestantismus mit dem Kaiserreich und die tiefe Skepsis gegenüber der Weimarer Republik. 1932 fand in Stettin ein pommerscher Kirchentag statt. Der spätere Kirchentagsgründer Reinhold von Tatten-Triglaff hatte ihn mit initiiert. 1933 bis 1945 gibt es in der evangelischen Kirche 2 Flügel, die deutschen Christen und die bekennende Kirche. In beiden Gruppen wurde der Treue- und Gehorsamseid gegenüber Adolf Hitler geschworen. Verantwortliche und Anhänger beider Flügel forderten die Judendiskriminierung und Verfolgung. Schon im Mai 1931 besprechen die führenden Vertreter der evangelischen Diakonie bei einer Fachkonferenz bereits die Sterilisierung und eventuelle Vernichtung lebensunwerten Lebens. Dies entspreche nach Überzeugung des Pastors Bodelschwing aus Bethel angeblich dem Willen Jesu. Zitat: Dem Staat geben wir das Recht, Menschenleben zu vernichten. Weshalb verwehren wir ihm das Recht zur Vernichtung der lästigsten Existenzen? Zentralausschuss der Inneren Mission 1931. September 1933 zum 100-jährigen Jubiläum des Rauen Hauses in Hamburg, einer der bekanntesten Sozialeinrichtungen der evangelischen Diakonie, begrüßt Pfarrer Schirmacher die Diakone als die SA Jesu Christi und die SS der Kirche. Es folgen deutschlandweit Eintrittswellen von evangelischen Diakonen in die SA. Im Jahre 1933 waren 62,7% deutsche Protestanten und 32,5% Katholiken. Atheisten wurde der Eintritt in die SS verboten. Ein Nationalsozialist war also meistens ein Mitglied der evangelischen Kirche. Und der Satz Martin Luthers, die Juden sind unser Unglück, Jena 1562, wurde zu einer der schlagkräftigsten Parolen der NS-Zeit. »1934 wird die evangelische Jugend in die Hitlerjugend eingegliedert. 1936, evangelische Kirche entlässt alle Mitarbeiter jüdischer Herkunft. 1938, neues evangelisches Kirchengesetz, alle evangelische Pfarrer müssen den Treueeid auf Hitler schwören. 1939, 11 evangelische Bischöfe bzw. Kirchenführer bekennen, die Nationalsozialisten führen das Werk Martin Luthers nach der politisch-weltanschaulichen Seite fort. Bekennende Kirche, Zitat, ernste Rassenpolitik zur Reinerhaltung unseres Volkes notwendig. Oktober 1945 vom Landeskirchenrat der Evangelischen Lutherischen Kirche in Bayern beauftragter Gutachter Walter Künnet kommt zum Schluss, was 1933 kirchlich erlaubt war, kann 1945 kirchlich nicht verboten sein. 1946 Konrad Adenauer über die Schuld der Bischöfe. Ich glaube, dass wenn alle Bischöfe, alle miteinander, öffentlich von den Kanzeln aus dagegen Stellung genommen hätten, sie vieles hätten verhindern können. Das ist nicht geschehen und dafür gibt es keine Entschuldigung. Landesbischof Meiser und die bekennende Kirche stellen sich als Widerstandskämpfer dar. 1947, die IKD lehnt verschiedene Versuche der Selbstkritik innerhalb der Kirche entschieden ab. 1948, das von der evangelisch-lutherischen Kirche herausgegebene Buch Apokalyptisches Wetterleuchten hat eine apologetische Pflicht zu erfüllen, nämlich die Rechtfertigung der Kirche gegenüber dem Vorwurf, sie hätte im Dritten Reich versagt. Die meisten als Entnazifizierung bezeichneten Verfahren durch die alliierten Siegermächte werden abgeschlossen. Die Maßnahmen gelten hauptsächlich wegen des Widerstands der EKD als gescheitert. Endgültig eingestellt werden die Verfahren 1951. 1957, der IKD-Vorsitzende Landesbischof Karl Otto Dibelius erklärte in der Broschüre Militärkirche oder kirchlicher Friedensdienst, selbst die Anwendung einer Wasserstoffbombe sei vom christlichen Standpunkt aus nicht einmal eine so schreckliche Sache, da wir alle dem ewigen Leben zu streben. Der heute als erster deutscher evangelischer Kirchentag bezeichnete Kirchentag fand 1949 in Hannover statt unter dem Motto Kirche in Bewegung. Landesbischof Hans Lilje verlas die Botschaft der Bibel. Lilje wird gepriesen als Prediger des inneren Widerstands. 2004 wird der Göttinger Pastor Hartwig Hohnsbein mit der Legende von Widerstandskämpfer Hans Lilje aufräumen, mit der Broschüre Hans Lilje, sein Engagement für den NS-Staat und Neues aus der Gestapohaft. Lilje bringt 1941 die Schrift »Der Krieg als geistige Leistung« heraus. Darin stellt er Gott in den Dienst nationaler deutscher Belange. Lilje war verlässlicher Parteigänger für die NS-Machthaber, bis er sehr zufällig selbst in das Räderwerk ihrer brutalen Unrechtsordnung kam. Landesbischof Lilje hatte die Machtergreifung als Gottesstunde begrüßt. Nun fordert er, einen Schlussstrich zu ziehen, eine Liquidation unserer Vergangenheit. 1949 begrüßt die IKD ihn als ausgesprochenen Glücksfall, die Bibelauslegung des Kirchentages zu übernehmen. Auf dem Evangelischen Kirchentag in Dresden nimmt Bundeskanzlerin Merkel zur Stunde an einem Diskussionsforum teil. Zusammen mit Gästen und dem Publikum spricht sie über die neue Weltordnung. Mottos der vergangenen Kirchentage. Kirche in Bewegung rettet den Menschen, wir sind doch Brüder, wählt das Leben, werft euer Vertrauen nicht weg, seid fröhlich in Hoffnung, lasst euch versöhnen mit Gott, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ihr sollt mein Volk sein, ich bin bei euch. Mit Konflikten leben, in der Freiheit bestehen, Hunger nach Gerechtigkeit. Nehmet einander an, wie Christus uns angenommen hat. Nicht vom Brot allein. In Ängsten und siehe, wir leben. Einer trage des anderen Last. Zur Hoffnung berufen. Fürchte dich nicht. Umkehr zum Leben. Die Erde ist des Herrn. Seht, welch ein Mensch. Unsere Zeit in Gottes Händen. Gottes Geist befreit zum Leben. Nehmet einander an. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Auf dem Weg der Gerechtigkeit ist Leben. Ihr seid das Salz der Erde. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ihr sollt ein Segen sein, wenn dein Kind dich morgen fragt. Lebendig und kräftig und schärfer. Mensch, wo bist du? Damit ihr Hoffnung habt. Da wird auch dein Herz sein, so viel du brauchst. Ein Narr von vielen, das bin ich auch. Ein Narr von vielen, den man nimmt, als er braucht. Komm ich nicht auch mit wenig aus? Ich will dir geben, was immer du brauchst, so viel du brauchst. Schulter an Schulter am 1. Mai. Gewerkschaften und die Nordkirche werden am 1. Mai vor dem Beginn des 34. Deutschen Evangelischen Kirchentages zusammen auftreten. In einer gemeinsamen Brückenveranstaltung unter Beteiligung von viel Prominenz sollen gemeinsame Ziele bekundet und intensiv miteinander diskutiert werden. Das Motto lautet: So viel Gerechtigkeit du brauchst, Kirche und Gewerkschaften. Da geht was zusammen. Die Veranstaltung verbindet die Kundgebungen der Gewerkschaften am 1. Mai vormittags mit dem Beginn des 34. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Hamburg am selben Nachmittag. Zwischen 13 und 15 Uhr gibt es auf der Bühne am Fischmarkt vor der Fischauktionshalle ein Programm, das die beiden Großereignisse des Tages auch inhaltlich in Beziehung bringt. Gedenken zu Beginn. Im Programm des Kirchentages, gleichzeitig zur selben Zeit, am 1. Mai 14 Uhr, die Nazizeit als Problem annehmen. Die Hamburger Polizei und der Turnverein Eimsbüttel haben das getan. Wenn Menschen die gleiche Arbeit machen lässt für völlig unterschiedliche Bezahlung, da ist es mit den christlichen Werten nicht so weit her. Gott kann man nicht bestreiten. Es gab keine Gehaltserhöhung. Wir arbeiten hier über 10 Jahre fürs gleiche Geld. Diakonie definiert sich nicht über den Tarif, sondern über den Auftrag der Nächstenliebe, den Gott uns gegeben hat. Das erste Haus einer heute weltbekannten Einrichtung. Vor 145 Jahren gegründet von der Inneren Mission in Bielefeld. Alles begann mit der Betreuung von Epilepsiekranken. Es war Friedrich von Bodelschwing, der noch mehr wollte. Nämlich Häuser und Orte, an denen Behinderte und Kranke ein neues Zuhause finden. Und er wollte Arbeit für die, die sich um die Schwachen kümmern. So wurde Bethel zum Inbegriff für Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Roland Brehm kennt diese Historie. Er ist mit uns unterwegs im heutigen Bethel. Hier in der Bethler Hauptverwaltung laufen die Fäden der Unternehmensleitung auch zusammen. Hier sitzt die Konzernleitung, also der Vorstand der von Bodelschwingschen Stiftung Bethel. Wir wollen mit den Bethel-Verantwortlichen reden. Was ist von den Idealen geblieben? Doch die Chefs wollen nicht. Sie verbieten uns auch Aufnahmen innerhalb der Einrichtungen. Hier sitzt die Bethel-eigene Leiharbeitsfirma Dienstleistung Zeitarbeit. Die gehört zu Bethel? Ja, die ist eine 100% Tochter der Anstalt Bethel. Die Leiharbeitsfirma wurde vor 8 Jahren gegründet. Sie verleiht Mitarbeiter an Bethel-Einrichtungen. Die Mitarbeitervertretung der Bethel-Angestellten wollte, dass die Leiharbeiter nach regulären Kirchentarifen bezahlt werden. Vergebens. Das evangelische Krankenhaus Bielefeld ist einer der größten Unternehmensbereiche Bethels mit etwa 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Leider wurde hier im Zuge einer Sanierung viel ausgegründet. Betroffen von dieser Ausgründung sind die Apotheke, die Küche und die Physiotherapeuten des medizinischen Versorgungszentrums. Die Konsequenz? Geringere Löhne für die Betroffenen. Bethel gründet aus, um nicht mehr kirchliches Arbeitsrecht anwenden zu müssen und damit sozusagen Wettbewerbsvorteile sich zu ermöglichen. Billigere Personalkosten ermöglichen anderes wirtschaftliches Handeln. Und 70% der Kosten, die hier in Pflege- oder Erziehungseinrichtungen anfallen, sind nun mal Personalkosten. Und damit ist auch klar, dass das die große Stellschraube ist aus Sicht der Arbeitgeber. Das kirchliche Krankenhaus schreibt schwarze Zahlen, ist also rentabel. Dennoch gibt es ausgegründete Teilbereiche. Wie frustrierend das für die Betroffenen ist, erzählt uns dieser Physiotherapeut. Er hat Angst, möchte nicht erkannt werden. Ich arbeite seit rund 2 Jahren hier. Aber wir haben im Prinzip keinen Schutz, eigentlich gar nichts. Wir kriegen unser geringeres Gehalt, arbeiten angeblich für die Kirche, aber eine Sicherheit gibt es im Endeffekt nicht. 57 Physiotherapeuten arbeiten im medizinischen Versorgungszentrum. Einige haben Glück, sie behielten ihre alten Löhne nach Kirchentarif. Alle Neueingestellten verdienen deutlich weniger. Wie gehen Sie damit um? Direkt bei der Arbeit denkt man nicht daran. Aber wenn man am Ende des Monats sieht, der Kollege hat 2.800 Euro und ich 1.000 Euro weniger, das ist schon sehr hart. Wie gut kommen Sie über die Runden? Ich habe einen 400-Euro-Nebenjob, den brauche ich aber auch. Ansonsten wird das ziemlich eng am Ende des Monats. Die große Bethel-Familie. Sie alle sind sehr motiviert, wissen, dass sie hier viel Gutes tun. Aber die unterschiedliche Bezahlung, die Leiharbeit und die Ausgründungen sorgen auch für Enttäuschung. Na, das ist schon ärgerlich. In der Innensicht für uns Mitarbeiter, wenn nach außen hin Bethel draufsteht, aber für uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Unterschiedlichkeit, diese Vielschichtigkeit von Mitbestimmungsregelungen, von Arbeitsrecht angewendet wird, sodass im Prinzip ein tariflicher Dschungel, eine tarifliche Vielfalt da ist, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist und eigentlich gar nichts Einheitliches mehr darstellt. Hatten Sie andere Vorstellungen vom Arbeitgeber Kirche? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass man fairer behandelt wird. Dass das Anfangsgehalt niedriger ist, okay. Aber ich dachte, es gibt Aufstiegschancen. Und die sehe ich absolut nicht. Und der Vorstand sagt einfach gar nichts dazu. Nichts sagen wollen. Dabei bleibt es auch für uns. Dabei hätten wir so viele Fragen an die Geschäftsführer von Bethel. Aus der Sendung Arbeiten für Gottes Lohn, 28.01.2013, ARD. Rahmen des Kirchentages werden rund 2500 Veranstaltungen stattfinden. Zum ersten Mal wurde eine Oper zum Kirchentag in Auftrag gegeben. Vom Ende der Unschuld. Oper in 5 Bildern nach Motiven aus dem Leben und Denken des deutschen Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer, 1906 bis 1945. Musik von Stefan Pfeiffer, Libretto Teresita Coloredo und David Gravenhorst, Inszenierung Kirsten Harms. Dietrich Bonhoeffer war ein lutherischer Theologe, Vertreter der bekennenden Kirche und Teil des deutschen Widerstands gegen Hitler. Ab April 1933 nahm er öffentlich Stellung gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung und engagierte sich im Kirchenkampf gegen die deutschen Christen und den Arierparagraphen. 1940 erhielt er Redeverbot, ein Jahr später Schreibverbot. 1943 wurde er verhaftet und 2 Jahre später hingerichtet. Dietrich Bonhoeffer hatte seine Wahl in voller individueller Verantwortung getroffen, weil die Kirche seiner Zeit nicht zu einem rechtzeitigen Widerstand bereit und fähig gewesen war. In seinen Gefängnisbriefen entwarf er die Vision einer zukünftigen Kirchengestalt ohne staatliche Privilegien an der Seite der Armen und Verfolgten. Aus einem der letzten Gefängnisbriefe 1944. Was mich unablässig bewegt, ist die Frage, was das Christentum oder auch Werk Christus heute für uns eigentlich ist. Die Zeit, in der man alles den Menschen durch Worte, seien es theologische oder fromme Worte, sagen konnte, ist vorüber. Ebenso die Zeit der Innerlichkeit und des Gewissens. Und das heißt eben die Zeit der Religion überhaupt. Wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen. Die Menschen können einfach, so wie sie nun einmal sind, nicht mehr religiös sein. Unserem ganzen bisherigen Christentum wird das Fundament entzogen. Und es sind nur noch einige letzte Ritter oder ein paar intellektuelle Unredliche, bei denen wir religiös landen können. Sollen wir ein paar Unglückliche in ihrer schwachen Stunde überfallen und sie sozusagen religiös vergewaltigen? Wenn wir das alles nicht wollen, wenn wir schließlich auch die westliche Gestalt des Christentums nur als Vorstufe einer völligen Religionslosigkeit beurteilen müssten, was für eine Situation entsteht dann für uns? Wie kann Christus, der Herr, auch der Religionslosen werden? Gibt es religionslose Christen? Wenn die Religion nur ein Gewand des Christentums ist, und auch dieses Gewand hat zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden ausgesehen, was ist dann ein religionsloses Christentum? Die zu beantwortenden Fragen wären doch, was bedeutet eine Kirche, eine Gemeinde, eine Predigt, eine Liturgie, ein christliches Leben in einer religionslosen Welt? aus einem NDR-Vorbericht. Wir haben uns gefragt, welche Momente uns am Bonhoeffer am meisten beeindrucken. Und aufbauend auf diesen Fixpunkten haben wir eine Parabel entworfen. Sie spielt auf einem Gutshof, der vor dem Verfall steht. Die Gemeinde vertraut sich einem falschen Retter an. Wie lange willst du noch die Augen verschließen, Germa? Mit Draco wütet der Teufel. Siehst du nicht, wie du selbst daran zugrunde gehst? Kirsten Harms, ehemals Intendantin der Deutschen Oper Berlin, wird die Parabel inszenieren. Aus einem Interview mit Kirsten Harms vom November 2012, große Klänge und Emotionen. Es sei eine kreative Idee, ein Thema wie Dietrich Bonhoeffer in die Hand von Künstlern zu legen, sagte Harms. Bonhoeffer beeindruckt mich, weil er sich bereits 1933 angesichts der Judenfrage gegen das Regime gestellt hat. Einerseits lohnt die Auseinandersetzung mit der Figur Bonhoeffers und andererseits wird die Demokratisierung von Kreativität unterstützt. Die gleichnishafte Geschichte eröffnet die Möglichkeit, das Leben und Wirken Bonhoeffers und das komplexe Zeitgeschehen so zu verdichten, dass wir es in 2 Stunden auf dem Theater spielen können. Die Oper spielt auf einem Gutshof. Aufgrund von Dürrekatastrophen sind die Bewohner verzweifelt. Als ein wohlhabender und charismatischer Verwandter auftaucht und die Tochter der Gutsbesitzerin heiratet, übernimmt er die Geschicke des Hofes. Er plant, ein großes Stauwehr zu bauen, das allerdings den umliegenden Ländereien und Höfen das Wasser und ihre Existenzgrundlage entzieht. Die meisten Bewohner nehmen für das eigene Wohlergehen die ersten toten Schafe der anderen in Kauf. Auch die junge Ehefrau Germa. Ihr faszinierender, schildernder und unheimlicher Mann ist für sie wie der Führer. Ihr Bruder, unsere Hauptfigur Bonhoeffer, konnte sie nicht von dieser fatalen Heirat abhalten und er kann auch den Bau des Stauwehres nicht verhindern. Die Nachbarn sprengen schließlich das Stauwehr und reißen alle mit in den Tod, bis auf Germa. Heißt das, auch die Oper sollte eine moralische Anstalt sein? Auf jeden Fall. Jede Oper ist Abbild ihrer Zeit. Die Oper wird gerade deswegen subventioniert, damit möglichst viele sie erleben können. Wir haben es hier mit der Demokratisierung einer Kunstidee zu tun, damit jeder den Zugang zu dieser Art von Bildung findet. Mein Wunsch ist es, dass mehr Menschen das Singen neu entdecken. Das Singen ist eine archaische Ausdrucksform, bei der unter anderem viele Glückshormone ausgeschüttet werden. Ein Antidepressivum, das Gemeinschaft stiftet. Ist der Kirchentag ein geeigneter Auftraggeber für einen Kompositionsauftrag? Durchaus. Der Kirchentag hat zudem die notwendige Logistik und auch eine entsprechende Infrastruktur, um die Organisation, den Kartenvertrieb oder auch die Pressearbeit zu gewährleisten. Ohne einen solchen Veranstalter kann man ein Projekt wie die Bonhoeffer Oper nicht durchführen. sind Glaube und Spiritualität für Künstlerinnen und Künstler aus Norddeutschland ein Thema. Die Nordkirche schrieb einen offenen Wettbewerb zum Kirchentag aus und bat um Werkideen zur Frage: Und Hamburg, was glaubst du? Themen wie Schöpfung, Nächstenliebe, Schuld, Vergebung, Heiligkeit, die 10 Gebote oder auch die christlich geprägte Sozialgeschichte sind von vielen Kulturgestaltern als eine Inspiration aufgenommen worden. Selbstbewusste Partner haben sich dem Dialog gestellt. Institutionen, Künstlerinnen und Künstler, die ihr Werk als Wegweiser im Kirchentag sehen und eine Kirche, die sich Raum und Zeit zur Entdeckung gibt. Heißt es im Geleitwort von Heiko Nass, Oberkirchenrat. Das Kunsthaus Hamburg zeigt die Arbeiten der freien Szene vom 29. April bis 12. Mai. Das Residenzprogramm Artist in Parish wird in der Kulturkirche St. Katharinen präsentiert. Oratorien, Konzerte, Ausstellungen und Installationen, Medienarbeiten und Theateraufführungen werden als regionales Kulturprogramm während des Kirchentages angeboten. Thank you. Hamburg, was glaubst du? Zu diesem Motto des regionalen Kulturprogramms beim 34. Kirchentag gab es vor einem Jahr eine Ausschreibung für Hamburger Künstlerinnen. Judith, du hast dafür ein Projekt eingereicht. Wie kam es dazu? Was waren deine Gründe? Diese Frage bedarf eigentlich der Gegenfrage. Hamburg, was glaubst du nicht mehr? Oder Hamburg, was glaubst du noch? Nach meiner Ausstellung Wasche meine Hände, in der ich mich mit der Hamburger Ärzteschaft, die für die Verfolgung jüdischer Ärzte verantwortlich waren, auseinandergesetzt habe, die den hippokratischen Eid geleistet hatten, sich unschuldig gleichermaßen fühlten. Pontius Pilatus seine Hände in Unschuld wusch, als er den Juden Christus verurteilte, war es zwangsläufig, der Frage nachzugehen, wie haben sich die Christen in der Zeit der Judenverfolgung verhalten? Wie ist das Denken der Christen in der evangelischen Kirche heute nach 80 Jahren? Die erste öffentliche Aufarbeitung dieser Fragen in Hamburg begann mit der Wanderausstellung Kirche, Christen, Juden in Nordelbien 1933 bis 1945, die dann auch wieder verschwand. Eine Chronik gemischter Gefühle war die Bilanz. Gut wäre doch, wenn jede Kirchengemeinde sich ihre Geschichte stellte und die Geschehnisse transparent macht. Ein Kirchentag wäre ein Anlass dazu. Und Hamburg, was glaubst du? Was bist du, was glaubst du? 1933 stellte diese Frage der Landesbischof, Oberkirchenrat und Hauptpastor St. Jakobi in Hamburg, Franz Tügel. In SS-Uniform von der Kanzel, Mitglied der NSDAP und Gauredner. Wie sah dein Projektvorschlag aus, den du eingereicht hast? Also, und Hamburg, was glaubst du nicht mehr? Ich wollte ein Video herstellen, in dem ich der Frage nachgehe, wie sich in den letzten 80 Jahren die konkreten Glaubensbekenntnisse veränderten. In Zeitdokumenten, in Bild- und Textbeiträgen sowie Interviews mit verschiedenen Autoren werden als Ergebnis einer Recherche präsentiert. Ich hatte den Vorschlag gemacht, dass man dieses Video auf die Wand eines öffentlichen Gebäudes, eventuell einer Kirche, projizieren könnte. Dazu hatte ich von Paulus Brief an die Hebräer ein Zitat beigefügt. Zitat: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und dann weiter, Kapitel 12 bis 15. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Also das war das Zitat. Als zweiten Punkt hatte ich eine Veranstaltung vorgeschlagen, dass an einem der Kirchentage eine Podiumsdiskussion stattfinden könnte, wo dann verschiedene Referenten eingeladen sind, wie zum Beispiel Professor Dr. Hering, der Autor verschiedener Bücher über Hamburg im Dritten Reich, die Bischöfe Simon Töffel, Franz Tügel, dann theologische Wissenschaft im Dritten Reich, dann mit den Initiatoren der Wanderausstellung, die hier stattgefunden hat, 2002 Christen, Juden in Hamburg, Nordelbien, und eben auch Bernhard Liesching, Eine neue Zeit beginnt, Einblicke in die Propstei Altona 33 bis 45. Und mit Vertretern der Forschungsstelle für Zeitgeschichte. Das war eigentlich mein Vorschlag. Thank you. Professor Dr. Rainer Hering studierte Geschichtswissenschaft, evangelische Theologie und Philosophie. Seit Oktober 2006 leitet er das Landesarchiv Schleswig-Holstein. Aus dem Interview vom 9.2.2013 mit Dr. Hering. Erste Frage. Die personellen Kontinuitäten in der Pastorenschaft und die Aufarbeitung der Kirchengeschichte ab 1933 sind ein zentrales Thema in Ihren Arbeiten. Gibt es in neuerer Zeit eine größere Bereitschaft der evangelischen Kirche dazu? Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Bereitschaft unterschiedlich ist. Das hängt ab von den jeweiligen Landeskirchen. Relativ früh haben sich gerade also im Rheinland und auch die reformierten Kirchen geöffnet, die NS-Vergangenheit aufzuarbeiten, auch offiziell. Also die Kirche von Westfalen hat beispielsweise eine Dissertation mit gefördert und derjenige, der diese Arbeit geschrieben hat, war später dann auch der Direktor des Kirchenarchivs dort. Also da wurde die Aufarbeitung der NS Vergangenheit und auch das Verhältnis Christen-Juden sehr frühzeitig thematisiert. Die Rheinische Kirche hat 1980 schon ein entsprechendes Papier verabschiedet. Da hat die Nordelbische Kirche 20 Jahre länger gebraucht, um überhaupt so weit zu kommen, dass es da diesen Beschluss gab im Umgang im Verhältnis Christen-Juden. Und auch die Aufarbeitung ist gerade hier im norddeutschen Raum der eigenen NS-Vergangenheit deutlich schwieriger geworden. Auch in Schleswig-Holstein? Ja, gerade in Schleswig-Holstein, denn in dem, was man Schleswig-Holstein heute geografisch nennt, gab es ja auch die Eutiner Landeskirche. Und der Bischof Kiekbusch hatte letztlich sehr frühzeitig hochrangige Nazi-Theologen dorthin geholt, unter anderem Joachim Hossenfelder, den Reichsleiter der deutschen Christen, der dann in Rathekau untergebracht wurde und etliche andere. Und Kiekbusch selbst hatte sich schon in den 20er Jahren sehr deutsch-national geäußert. Da gibt es also Kontinuitätslinien. Generell ist ja Schleswig-Holstein auch als Aufnahmeland von Nazis auch außerhalb des kirchlichen Bereiches bekannt. Und daher ist die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit dort ja jetzt vorsichtig formuliert eher suboptimal und langsam verlaufen. In Hamburg ist es aber ähnlich gewesen in der evangelisch-lutherischen Kirche im hamburgischen Staate. Es gab ein Buch, das Heinrich Wilhelmi geschrieben hat, der Mitglied der Bekennenden Kirche war, also eine Zeitzeugenarbeit, aber unterstützt mit Auswertung Archivalien. Die war 1960 fertig und ist erst nach dem Tod des Autors 1968 publiziert worden. Und sie ist vor allem von dem damaligen Bischof Karl Witte, der selbst in der völkischen Bewegung aktiv war, verhindert worden, weil er eben nicht wollte, dass Simon Schöffel, der 1933 als erster das neu geschaffene Bischofsamt bekleidet hatte, dass der irgendwie kritisch dargestellt wird. Da gibt es Briefwechsel, das kann man eben sehr gut auch belegen, dass das verhindert worden ist. Und es ist auch von Seiten der Kirche auch nicht offensiv aufgearbeitet worden. Man hat die Arbeit von Wilhelmi 1968 nur publiziert, weil man gleichzeitig dann die Lebenserinnerung des deutsch-christlichen, antisemitischen und schon sehr früh der NSDAP beigetretenen späteren Bischofs Franz Tügel publiziert hat. Nach dem Motto, wenn einer von der bekennenden Kirche publiziert, dann muss auch sofort im Gegenstück der deutschen Christen raus. Und dann nimmt man die Erinnerungen von Franz Tügel, die als Edition wichtig sind, als Quelle. Aber wenn man das dann als Beitrag zur Geschichtsaufarbeitung sieht, ist das natürlich gruselig, um es vorsichtig zu formulieren. Da ist lange nichts passiert und ich selbst habe im Prinzip in den 80er Jahren angefangen, da nach und nach aufzuarbeiten, thematisch wie eben auch biografisch, und habe da in bestimmten Phasen auch Schwierigkeiten gehabt, an Quellen heranzukommen, dass man mir also die Personalakte Tügels, der 1946 gestorben war, zunächst nicht vorlegen wollte im Nordelbischen Kirchenarchiv, obwohl ich auch eine Genehmigung oder eine Unterstützung von seinen Söhnen gehabt habe. Dabei. Ich habe sie dann nachher doch bekommen, aber dann sollte ich erst ein Foto von ihm in Parteiuniform nicht publizieren dürfen. Ist man hartnäckig genug, es geht es dann doch, aber also da gab es schon eine ganze Reihe auch von Schwierigkeiten und von daher ist es sehr unterschiedlich in den einzelnen Landeskirchen, wie die NS-Vergangenheit aufgearbeitet worden ist. Man kann sagen, mit zunehmendem zeitlichen Abstand, wo eben die Generation der Täter, der Belasteten verstorben ist, sinken die Hemmschwellen, aber noch vor 5-6 Jahren gab es hier in Hamburg auch in einer Kirchengemeinde sehr große Schwierigkeiten, ein kirchenoffizielles Projekt zur Geschichte der Kirchengemeinden, zur Alltagsgeschichte der Kirchengemeinden in Hamburg im Dritten Reich zu unterstützen und die Akten zugänglich zu machen. In der evangelischen Kirche ist es ja so, dass die Gemeinden auch Herren ihrer eigenen Akten sind. Das heißt, die können nicht zentral, wenn es kirchliche Archive gibt, haben sie nicht die Möglichkeit, die Sachen einzuziehen und zu sagen, die müssen in unser Archiv, sondern die Gemeinden als Keimzelle der Kirche verfügen darüber. Das heißt eben auch, nur derjenige, der dann dort Genehmigung erhält, darf heran an die Sachen. Oder es heißt eben auch manchmal verfallen oder werden die Sachen auch vernichtet, wenn sie nicht in ein Archiv gegeben werden. Deswegen ist es eben ganz wichtig, das gilt für alle gesellschaftlichen Bereiche, dass es Archive gibt und dass die professionell geführt werden und dass die Unterlagen dorthin kommen, weil nur dort es eben wirklich vernünftige Lagerungsbedingungen gibt und auch vernünftige Nutzungsbedingungen und man dann verhindern kann, dass Unterlagen plötzlich dann weg sind und die Quellen, die wir brauchen, nicht mehr da sind. Also es hängt sehr von den einzelnen Landeskirchen ab und hier im Norden hat es sehr, sehr lange gedauert und gab es größere Schwierigkeiten und interessanterweise der Kirchenkreis Alt-Hamburg hatte eben ein großes Projekt gestartet, auch eine Dissertation mit unterstützt zur Aufarbeitung der Gemeindegeschichten. Das war eine sehr gute Arbeit, die Viktoria Overlack geschrieben hat, dabei herausgekommen, aber dieses Buch wurde nicht groß präsentiert. Alle Vorschläge, da eine größere Präsentation zu machen und damit groß in die Öffentlichkeit zu gehen, sind wertneutral formuliert, nicht umgesetzt worden. Ja, ich weiß auch nur von diesem Buch, was Herr Lüsching hier über Altona geschrieben hat, dass da zum Beispiel die Kirchenbücher, die wurden ja so an die Partei weitergereicht, also mit Taufnennung und so weiter, um wirklich gegen Halbjuden und so weiter vorzugehen. Und soweit ich das verstanden habe, gibt es keine Unterlagen mehr, ist alles offenbar vernichtet, nichts ist präsent. Also gibt es da nicht noch irgendwie an einer anderen Stelle dann auch noch Unterlagen, die über eine Gemeinde dann unterrichten? Also grundsätzlich bin ich als Archivar und Historiker immer Optimist, weil es im Regelfall immer eine Doppelüberlieferung gibt. Also wenn man einen Brief schreibt, hat man im Regelfall eine Kopie des Briefes bei sich und der Empfänger hat einen Brief. Also es gibt schon mal zwei Stellen, wo ein Brief ist, im Regelfall. Bei den Gemeinden ist es natürlich so, wenn die Gemeinden Unterlagen vor Ort weg sind, hat man schon einen sehr großen Verlust. Aber es gibt eben auch Korrespondenzen, Schriftwechsel, es gibt manchmal auch Berichte an dann die jeweils vorgesetzte Stelle innerhalb der Kirche. Das heißt, es gibt dann noch eine zweite Stelle, wo Dinge auch überliefert sind. Das heißt, wenn man sich eben auch die Sachakten zum Beispiel des Kirchenrates anschaut, findet man da sehr viel auch über einzelne Gemeinden. Das kann eine originärgemeindliche Überlieferung nicht ersetzen, aber es kann relativ vieles rekonstruierbar machen. Und man darf auch nicht vergessen, manchmal sind Nachlässe eine wichtige Quelle, dass dann jemand Tagebuch geschrieben hat, Predigten aufbewahrt hat oder eben auch Briefe verfasst hat, wo bestimmte Dinge benannt sind, die vielleicht in offiziellen Quellen, weil die Kirchenvorstandsprotokolle fehlen, dann nicht mehr greifbar sind, die man aber eben, wenn man sehr detailliert sucht, manchmal finden kann. Das ist nicht immer so, aber manchmal gelingt es. Und meine Erfahrung ist, dass eigentlich die meisten Dinge, die man versucht zu vertuschen, irgendwie über Spuren an anderen Ecken wieder rauskommen. Zumindest das mal, was vertuscht worden ist, weil man dann Spuren findet, hier fehlen Seiten, hier fehlen Eintragungen etc. Aber es ist eben schwierig, man muss sehr detailliert suchen. Und Sie haben ja jetzt hauptsächlich, also Schöffel, also zwei Hauptkirchen hier in Hamburg. Ne? Herr Tügel war hier, glaube ich, auf St. Pauli dann nachher, in der kleinen Kirche. Erst in der Namenkirche und dann später in St. Jakobi als Hauptpastor. Und das wäre natürlich sinnvoll jetzt über alle Hauptkirchen Hamburgs. Aber soweit ich Sie eben verstanden habe, gibt es so eine Arbeit schon. Also es gibt verschiedene Arbeiten, eben eine ältere, mehr auf Kirchenpolitik eingehend von Heinrich Wilhelmi zur Hamburger Kirche. Es gibt diese schöne Arbeit von Viktoria Overlack, die sich auch sehr mit dem Gemeindealltag, Gemeindeleben beschäftigt im Dritten Reich. Es gibt vereinzelte biografische Studien, die ich unter anderem gemacht habe, gerade zu Schöffel und Tügel, aber auch zu einigen anderen der Hauptpastoren im Dritten Reich. Da ist zum Beispiel Heinz Beckmann zu nennen als wirklich liberaler, demokratischer Hauptpastor an St. Nikolai, der sehr, wirklich sich sehr auch für Juden eingesetzt hat und sehr für Frauen in der Kirche, also der wirklich eine Vorbildgestalt war, der leider 1939 schon verstorben ist. Also da gibt es durchaus auch positive Personen. Letztlich kann man natürlich einzelne Gemeindegeschichten oder auch biografische Arbeiten immer noch gebrauchen. Und es gibt viele Bereiche, die man nochmal intensiver erforschen kann. Also Themen gibt es mehr als genug, sodass man zwar einen gewissen Überblick hat. Ich habe selbst auch einige Überblicksarbeiten publiziert zur Hamburger Kirche im Dritten Reich. Aber es gibt noch genug Bereiche, wo man tiefer bohren kann. Ja, ich auch gerade Ihre Arbeit jetzt über Herrn Bischof Schöffel finde ich sehr interessant, der ja auch nach 45 dann Bischof war und so viel ich weiß, wie Sie das schrieben, dass er auch unterrichtet hat an der Uni, also praktisch Theologen ausgebildet hat, was natürlich auch irgendwie fatal ist. Also wenn man sich vorstellt, der macht die Zeit nahtlos so weiter. Und diese Leute wissen es ja, diese jungen Leute haben vielleicht oft gar keine Kenntnis. Ist das heute eigentlich mit Pflichtfach, wenn jemand Theologie studiert, dass er sich genau ein Bild machen kann über die Geschichte im Nationalsozialismus, wie die Kirche dazu stand? Ich will es mit einem vorsichtigen Jein beantworten. Natürlich ist Kirchengeschichte ein Pflichtfach, aber der Schwerpunkt liegt im Bereich Alte Kirche, Reformation im Protestantismus. Im Jahr Drittes Reich, sogenannte Kirchenkampfzeit, wird zwar auch thematisiert, aber nicht so intensiv, wie es sein sollte. Und gerade lokale, regionale Kirchengeschichte wird nur sehr wenig vermittelt und ist auch nicht Pflichtfach. Generell gibt es nur noch eine einzige Professur an theologischen Fakultäten in Deutschland, wo kirchliche Zeitgeschichte der Schwerpunkt ist. Es gibt zwar noch einige Professuren, wo es auch einen gewissen Schwerpunkt in diesem Bereich gibt, aber eben nicht als Ausrichtung der Professur. Der Regelfall ist eben immer Alte Kirche, Reformation. Und wenn die Gelder knapp werden, dann ist die Neuzeit-Zeitgeschichte fällt schon runter, sodass es da schon noch ein strukturelles Defizit gibt und man den Bereich viel stärker auch in der Theologenausbildung, meine ich, implementieren muss, damit eben auch die angehenden Pastorinnen und Pastoren, aber auch die Religionslehrerinnen und Religionslehrer lernen, die Geschichte vor Ort zu erforschen, um eben auch sie verstehen zu können, was ist in der eigenen Gemeinde passiert. Denn viele Kontinuitätslinien laufen bis heute, viele Prägungen sind bis heute ja auch nach wie vor spürbar. Und von daher wäre das wichtig, das viel stärker in die quasi ja Ausbildungspläne zu integrieren. Aber eben nicht nur, wir machen mal den Kampf zwischen bekennender Kirche und deutschen Christen im Dritten Reich und heute ist alles anders, sondern eben auch die Frage, wie ist man nach 45 damit umgegangen und wie hat sich die Kirchengeschichte weiterentwickelt. Also man kann nicht nur die Zeit zwischen 33 und 45 sehen, man muss schon das ganze 20. Jahrhundert sich anschauen und das auch etwas intensiver, als es vielfach gemacht wird. Und man darf es nicht nur als Theologiegeschichte sehen, wo man dann sich mit theologischen Positionen beschäftigt. Das ist auch wichtig, aber das ist nicht alles. Kirchengeschichte ist ein zentrales Element von Gesellschaftsgeschichte und man muss es eben im Kontext sehen. Und da gäbe es noch sehr, sehr viel zu tun. Und wie ist eigentlich die Haltung heute, Herr Schöffel? Wird er so genannt in der Abfolge der Bischöfe als oder wird das irgendwie problematisiert? Also wie das ja oft ist, also wo immer noch Gedenktage und was weiß ich, so eine bestimmte Form der Verehrung, wie es bei Ärzten zum Beispiel stattgefunden hat. Gibt es da auch irgendwie eine Form für? Ja, also ich denke, man könnte gerade was Herrn Schöffel angeht durchaus intensiver auch noch die unterschiedlichen Seiten seines Wirkens beleuchten. Denn er hat ja sehr dafür sich eingesetzt, dass im Mai 1933 das Bischofsamt in Hamburg eingeführt wurde. Vorher gab es das Amt des Seniors, die fünf Hauptpastoren waren ja die Kirchenleitung und der Senior war halt der Amtsälteste als Primus inter pares, also eher eine auf eine breitere Basis gestellte Kirchenleitungsstruktur. Und eben dann wurde das hierarchische Bischofsamt eingeführt im Mai 1933, natürlich im engen Kontext der politischen Veränderungen des Januars. Und Schöffel hat das sehr befürwortet, hat schon lange darauf hingearbeitet und dann auch darauf, dass der demokratische Hauptpastor Heinz Beckmann, der eigentlich an der Reihe gewesen wäre, weil er Amtsälter war, übergangen wird und er selbst in dieses Amt kommt. Und dass er dann 1934 durch von Franz Tügel, dem Nationalsozialisten, der bessere Kontakte auch zur Partei hatte, quasi gestürzt wurde, war ihm dann nach 45 wieder recht, um dann ja ohne eine ordentliche Wahl quasi auf Zuruf 1946 wieder in das Amt zu kommen. Damit gab es eine Kontinuitätslinie und deswegen ist auch nie Jana Schöffels Wirken 33 nach 45 direkt thematisiert worden. Im Gegenteil, Simon Schöffel hat immer gesagt, der Nationalsozialismus war eigentlich der Gipfel der Aufklärung. Und die Aufklärung hat den Abfall von Gott verursacht. Und im Dritten Reich hat man ja gesehen, wohin der Abfall von Gott führte. Und dadurch, ja, so wurde das erklärt. Und damit war halt natürlich klar, es gibt auch nichts weiter zu thematisieren innerhalb der Hamburger Kirche nach 45. Ein anderer Hauptpastor, Paul Schütz, sprach dann von Dämonen, die plötzlich gekommen sind. Das war ja auch sehr beliebt, die braune Männchentheorie. 33 kamen sie, 45 waren sie wieder weg. Und von daher muss man sich auch mit nichts auseinandersetzen. Und das ist es schon eben auch von Schöffel sehr massiv verhindert worden, dass etwas thematisiert wird. Und er hat sich sehr massiv für die NS-belasteten Pastoren eingesetzt. Die sind nämlich alle sehr auf eine interessante Art und Weise durch die Entnazifizierung gekommen. Bei den Personen, wo man wusste, da wird es schwierig, weil die eben Parteimitglied waren, oder bei den deutschen Christen, sogar bei der radikalen Thüringer Richtung exponiert waren, die viel publiziert hatten, hat man folgendes Verfahren angewandt. Die wurden in die höchste Altersklasse eingestuft. Dann wurden sie aus Gesundheitsgründen pensioniert, also um die höchstmögliche Pension dann auch für die rauszufinden, rauszubekommen. Und dann nach 2-3 Jahren, als halt so die Entnazifizierungswelle vorbei war, beziehungsweise in deutsche Hände gelegt worden war, bekamen die dann erst einen Dienstauftrag wieder, waren also noch nicht im Amt, bekamen aber einen Dienstauftrag. Und bis auf einen einzigen, der auch Kollegen denunziert hatte, sind alle nach 2-3 Jahren wieder im Amt gewesen. Nur ein einziger, der kurzzeitig Oberkirchenrat war, hat dann noch bis 1991 bei voller Oberkirchenratspension weitergelebt und ist nicht mehr ins geistliche Amt zurückgekommen, hat aber im staatlichen Bereich Wirkungsfelder gefunden, zum Beispiel dadurch, dass er für das Einstellen von Personen im Staatsdienst psychologische Gutachten geschrieben hat. Und das war wirklich ein ganz, ganz übler, vehementer Nazi und Denunziant. Also er hat eben auch an die SS-Zeitung Schwarzes Korps Kollegen denunziert mit Internen aus Personalakten. Also und der Sohn, den ich interviewt hatte, machte mir auch sehr deutlich, dass sein Vater also offenbar auch sehr psychopathisch gewesen sein soll. Und solche Leute haben ihr Wirkungsfeld gefunden. Das ist aber der einzige, Karl Boll, der Oberkirchenrat, auch wenn das nur 2 Jahre war, der eben nicht wieder ins Amt zurückkam. Alle anderen sind zurückgekommen. Und was ich so erschreckend und auch schockierend finde, ist, dass eine Institution wie Kirche, die ja hohe ethische Ansprüche an sich selbst auch postuliert und eine hohe gesellschaftliche Stellung einnimmt und auch einnehmen will, gerade in moralischer Hinsicht, dass die sich nur um die Täter gekümmert haben. In all den Jahren ist mit keinem Wort von Opfern die Rede. Ich habe irgendwann mal 1947 gefunden, ein Wort zur Lage, und ich dachte, jetzt kommt es. Nein, es geht darum, wir hungern und es geht uns einfach schlecht materiell. Das wurde kritisiert. Aber was mit Opfern war, was mit den Millionen ermordeter Juden waren, was mit den Denunzierten war, das kam nicht vor. Das ist alles erst hier in Norddeutschland in den späten 90er Jahren überhaupt mal thematisiert worden. Und auf der anderen Seite, das finde ich eben auch wichtig, da den Blick etwas zu erweitern, wenn ich sehe, wie ist die Kirche mit Dissidenten umgegangen, also liberalen Personen, die andere Auffassungen hatten, die Probleme mit dem Glaubensbekenntnis hatten, die sind teilweise aus der Kirche rausgeworfen worden oder in der milden Variante wurden sie dann zum Teil auch gegen ihren Willen in den Ruhestand versetzt, aber auch mit Drohungen, ihr dürft halt öffentlich nicht wirken. Das heißt, für die NS-Belasteten setzte man sich ein und hat denen volle Wirkungsmöglichkeiten, optimale Finanzierung sichergestellt. Und bei Personen, die liberale Auffassungen hatten und andere Auffassungen als die Kirchenleitung hatte in bestimmten theologischen Fragen, die wurden kaltgestellt. Und das, finde ich, ist einfach sehr eklatant. Und man hatte nie über die Opfer geredet. Also bis in die 90er Jahre hinein, wo auch eben andere Landeskirchen schon viel weiter waren. Und das finde ich eben sehr, sehr erschreckend, wenn ich mir anschaue, wie geht eine Kirche mit ihrer eigenen braunen Vergangenheit um, und dass man dann auch Jahrzehnte braucht, viele, viele Jahrzehnte, bis man sagt, okay, das war nicht in Ordnung, aber dann auch in allgemeinen Formeln und auch nicht konkret und gesagt hat, hier hat der und hat der versagt. Und es wurde immer den NS-Belasteten unterstellt, dass sie im Gebet mit Gott im stillen Kämmerlein ihre Schuld eingestanden hätten. Aber es ist nie von denen auch nur verlangt worden, dass sie einmal sagen, ja okay, ich bekenne, ich habe Schuld auf mich geladen, ich habe NS-Ideologie verbreitet, ich war bei den deutschen Christen, das war nicht in Ordnung, das sehe ich ein. Das hat man nie von denen verlangt. Es ist nie geprüft worden, ob die wirklich zu anderen Positionen gekommen sind, ob sie plötzlich nicht mehr Antisemiten waren. Und das finde ich so ja, wirklich erschreckend auch. Das wurde dann angenommen, wohlwollend angenommen. Aber dass Personen, die aus einer liberalen Einstellung, gerade auch was das Verhältnis Kirche-Arbeiterschaft, eine Veränderung wollten, dass die Kirche auch gerade in Arbeitervierteln wie Hammerbrook mehr auf die Arbeiter zugeht, um da einfach auch verlorenes Terrain wieder zu gewinnen. Da wurde dann, wenn die von kirchlichen Dogmen abgewichen sind, wie Wilhelm Heilborn beispielsweise, da wurde einfach ein Schnitt gemacht. Das wurde auch als Diskussion nicht zugelassen. Und gerade wenn ich mir diese Dinge nebeneinander anschaue, wird das schon immer erschreckender, was man dazu herausfindet. Und da ist meines Erachtens nach bis heute noch viel zu tun, viel aufzuarbeiten und auch viel mal an klaren Worten zu verlieren. Mit der Idee, ne? Also Christus ist am Kreuz für uns gestorben. Was heißt das? Wir sind alle befreit von den Sünden. In der katholischen Kirche gibt es die Beichte und dann geht man gereinigt davon. War das jetzt bei der katholischen Kirche in Hamburg eigentlich vergleichbar? Die katholische Kirche in Hamburg hatte ja eine ganz andere Position, weil sie eben, es damals waren so etwa 5% der Bevölkerung katholisch und die gehörten eben ja auch zum Bistum Osnabrück. Also da gab es nicht so sehr diese engen Verbindungen zur, ja, zur staatlichen Seite, zum Nationalsozialismus. Die katholische Kirche hat es in Hamburg ein wenig einfacher gehabt, weil die Mutter des Gauleiters Karl Kaufmann Katholikin war und er von daher, also es auch keine stärkere repressiven Maßnahmen gab. Also da gab es schon noch bei dem Prälaten Bernhard Wintermann durchaus auch enge Übereinstimmungen mit hierarchischen Staats- und Gesellschaftsmodellen. Also so einen autoritären Staat, das war schon durchaus positiv wahrgenommen. Das heißt nicht, dass die überzeugte NS-Täter waren, aber dadurch ist die Gesamtlage nicht so ganz leicht zu vergleichen als gerade im ja sowieso sehr staatsnahen Protestantismus. Gut, dass man zusammenarbeitet. Ne? Das war ja schon so. Also früher die Maler El Greco, wenn der also ein Altarbild gemalt hat, dann musste er sich beraten mit so und so vielen Kirchenleuten, die dann aber auch genau wollten, dass das und das auch zum Ausdruck kommt. Und das ist natürlich sehr interessant, dass ein Künstler dann manchmal Dinge zeigen kann, die sonst vielleicht gar verschwunden wären in der Geschichte. Natürlich, ne? Aber da gibt es eben unterschiedliche Rollen und das muss man auch sehen und das muss man auch ernst nehmen in den Möglichkeiten, wie man auch nach außen auftreten kann. Ich glaube, was du auch angesprochen hast, oder zum Teil angesprochen hast, zumindest fiel mir das dazu ein, dieses Phänomen, was ich damals beobachtet habe, als die Wehrmachtsausstellung war. Und dann kamen ja die Kritiken, die dann offensichtlich auch zum Teil berechtigt waren, dass Fotos nicht richtig lokalisiert wurden und so weiter. Wo man dann auf einmal das Gefühl hatte, das ist jetzt fast wichtiger als worum es in der Wehrmachtsausstellung geht. Also ist jetzt, ich formuliere es so ein bisschen überspitzt, so dass dann, und die ja auch dann, ich weiß nicht, wie lange sind die dann von der Bildfläche verschwunden? Etliche Jahre, nachdem sie da mit diesem Problem konfrontiert wurden. Und also dass sich da praktisch über so eine Kritik an Feinheiten eigentlich so eine Kritik an dem ganzen Projekt formuliert hat, die dann aber nicht so ausgesprochen wird. Das ist ja eine beliebte Strategie, zu sagen, hier stimmt eine Kleinigkeit nicht und deswegen wird das Ganze angeschossen, nach dem Motto, ist unseriös, die Belege stimmen ja nicht. Mhm. Und bei der Wehrmachtsausstellung, da war es, soweit ich das einschätzen kann, eben so, dass bestimmte Fotos falsch zugeordnet waren und daran ist Kritik geäußert worden, möglicherweise zum Teil mit dem Ziel, zu sagen, wir wollen das Ganze desavouieren. Deswegen bin ich auch sehr vorsichtig bei dem, was ich schreibe. Und wenn ich etwas schreibe, ist das auch gründlich belegt. Ich habe ja so umfangreiche Anmerkungsapparate, weil ich genau das bei meinen Arbeiten eben nicht will. Und das sage ich auch immer meinen Studierenden. Wenn ihr was Kritisches macht, dann muss das felsenfest sein. Und dann lieber ein bisschen weniger behaupten, aber solide belegt, als irgendeine These, die man aushebeln kann, weil sie unsauber formuliert ist oder weil bestimmte Belege das dann doch nicht ganz hergeben oder weil Belege fehlen. Denn das ist wirklich eine beliebte Taktik und mein Ansatz ist, zu sagen, okay, ich stelle die Sachen dar und entweder ihr verschweigt es oder ihr redet drüber. Aber die Taktik zu sagen, ist unseriös und hier ist, sind Fehler drin, das ist eben sehr beliebt, um was Ganzes auch zu torpedieren. Und das ist eben auch noch nicht gelungen bei mir, weil ich eben wirklich ganz bewusst, und das habe ich gelernt eben beim Projekt zur Geschichte der Uni Hamburg im Dritten Reich, wenn man auch massiv unter Druck steht, dass man da wirklich hundertprozentig sauber arbeiten muss, um keine Angriffsflächen zu bieten, weil man dann eben mit irgendeiner kleinen, am fehlenden Beleg oder einer kleinen Unsauberkeit versucht, das Ganze zu torpedieren. Und deswegen muss das in den Details stimmen und deswegen bin ich auch in den Publikationen dann lieber eher ein Stückchen zurückhaltender, aber das ist schon dann auch alles wirklich fundiert und belegt. Dann können wir eigentlich schon gleich zu dieser Ausstellung Kirche, Christen, Juden in Nordelbien kommen, die ja hier stattgefunden hat, glaube ich, 2002 als Wanderausstellung und wo man eigentlich das Gefühl hat, dass da viel, viel gefehlt hat. Also würde ich mal so sagen, nämlich eigentlich jeden Bezirk eigentlich so aufzuarbeiten, dieser Stadt. Und wir eben überlegt haben, ja, ob Sie da zur Beratung von den Ausstellungsmachern gefragt wurden, weil Sie ja eigentlich sehr viel da vorher zu gearbeitet haben und vorgeleistet haben. Und es wäre sehr vernünftig, sowas zu tun. Ich bin über dieses Projekt vorab informiert worden und ich habe angeboten, die mit zu unterstützen. Dieses Angebot ist nicht angenommen worden. Und können Sie sich das erklären? Gibt es da, also ich meine, ja, was Besseres kann man sich eigentlich nicht vorstellen, als das mit einbeziehen zu können. Ne? Ich kann da nur spekulieren. Ich kann nur sagen, ich habe es angeboten, eben auch Frau Dr. Göres und Herrn Dr. Link, die damals im Vorfeld mal ein Gespräch mit mir hatten, aber es ist nicht angenommen worden. Mir wurde dann später, als die Ausstellung stand, immer zuerkannt, ich dürfte Führungen machen durch die Ausstellung nach einem Seminar, was ich vorher besuchen sollte. Ich habe dann allerdings dieses Angebot nicht angenommen. Nein, also man hat mich nicht einbezogen, man hat auch meine Veröffentlichungen nicht, zum Teil nicht wahrgenommen und auch Herr Dr. Link hat Publikationen vorgelegt zur Hamburger Kirchengeschichte im Dritten Reich, die auf dem Stand dann der 60er Jahre waren und wo meine Arbeiten nicht berücksichtigt worden sind. Und auch nicht Hügel und Schöffel und solche Dinge. War das, ja, die kamen wohl berücksichtigt. Glaube ich mal, die kamen vor, aber eben nicht meine Arbeiten dazu. Und ich kann über die Hintergründe und Motive dieses Verhaltens nichts sagen, weil ich die nicht kenne. Ich fand es nur auffällig, dass es so war. Und finde eben schade, dass man aus dieser Ausstellung, meine ich, hätte man mehr machen können. Sie hat viel bewegt an Diskussionen, auch mit dem lokalen Fenster. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Aber als Darstellung der Kirchengeschichte im Dritten Reich fehlt halt viel. Und aus meiner Sicht ist eines der größten strukturellen Versäumnisse diese zeitliche Begrenzung 33 bis 45. Also es fehlt die Vorgeschichte, es fehlt die Nachgeschichte, der Umgang damit, worüber wir ja vorhin schon sprachen, was ganz wichtig ist und für mich untrennbar dazugehört. Aber es fehlen eben auch die Vorgeschichte, weil man so eigentlich die wesentlichen Strukturen gar nicht deutlich machen kann. Was führt eigentlich dazu? Was für Linien gibt es, die durchs ganze 20. Jahrhundert durchgehen, die im 19. Jahrhundert anfangen? Dadurch, dass die nicht thematisiert werden, bleibt es sehr an der Oberfläche. Und es genügt eben nicht, ein paar NS-freundliche Zitate aus Akten zu ermitteln und dann nach außen darzustellen. Das ist wichtig, gar keine Frage. Aber das ist einfach analytisch nicht tief genug und da fehlt eben viel. Und da hätte ich mir einfach mehr gewünscht, auch im Bereich dieser Ausstellung, und hätte ich auch größeres Potenzial gesehen. Aber sie ist eben so, wie sie gemacht worden ist, auch mit den Begleitpublikationen dazu. Und das sind eben Entscheidungen, die halt andere getroffen haben. Und ist es so, dass es eine Fortsetzung in irgendeiner Form gab oder eine Weiterführung von dieser Ausstellung, von der Bearbeitung dieser Thematik, oder war das jetzt so ein singuläres Ereignis und jetzt war es das? Also ich weiß nicht, was es da noch an weiteren gibt, aber dass sich zum Beispiel mal mit einer Ausstellung darüber auseinanderzusetzen, wie ging es später weiter, das ist etwas, was halt fehlt. Auch der Versuch bei diesem Hamburger Projekt, der Arbeit von Frau Overlack, dieses Buch über das Hamburger Gemeindeleben im Dritten Reich dann auch mit einer Ausstellung zu präsentieren und auch dieses Thema dann deutlich nach dieser Ausstellung nochmal zu thematisieren, ist nicht aufgegriffen worden. Also von daher gäbe es genug Anknüpfungsmöglichkeiten, die aber meines Erachtens nach eben nicht genutzt worden sind. Das heißt, das hört sich so an wie hier einmal eine Alibi-Ausstellung zu diesem Themenbereich. Und weil man auch, wenn man im Internet jetzt sich das nochmal angucken will, was war das für eine Ausstellung, was beinhaltet das alles, es leider nicht mehr zu finden ist. Also es, nur, dass es die gegeben hat. Ne? Also das ist, glaube ich, das Einzige, was ich gefunden habe. Und dann gab es ja danach das Buch Eine Chronik gemischter Gefühle. Ja, es sind auch kritische Aussagen, nach meinen Wahrnehmungen, auch kritische Rezensionen, die es auch gegeben hat, nicht wirklich dann auch publiziert worden und meines Erachtens nach auch nicht adäquat zur Kenntnis genommen worden. Also, aber wie gesagt, das ist dann Sache der Ausstellungsmachenden und der Institutionen. Da gäbe es sicherlich sehr viel, was man hätte machen können und auch immer noch machen kann. Vielleicht greifen Sie das nochmal auf und machen was Neues in Hamburg. Das ist schon, also, schon notwendig. Ne? Man könnte viel machen, der Punkt ist aber eben immer, es ist was anderes. Macht eine Institution etwas von sich aus, die Institution Kirche, oder machen es Externe? Und ich finde, es ist für die Kirche wichtig, dass die Institution, die Nordkirche, sich damit auseinandersetzt. Da tut sich ein bisschen was durch einen Beirat zur Gedenkstätte, Gedenkstätten in der Nordkirche und auch zur Erinnerungskultur, dessen Mitglied ich bin, wo eben so eine Art Auseinandersetzung auch, wie geht man mit der Geschichte um, läuft, was macht, wie geht man um mit den auch kirchlichen Gedenkstätten, die es hier gibt im norddeutschen Raum. Und das ist eine, ich finde, sehr wichtige Arbeit, also ein Stück Weiterführung. Aber die Frage ist dann auch immer, was kommt letztlich dabei raus? Was ist die Kirche bereit, an Mitteln zu investieren, um Gedenkstätten weiter zu betreiben oder einzurichten oder eben auch mit Publikationen das Ganze zu untermauern? Und das muss man dann sehen, was dann machbar ist. Und durch die Nordkirchengründung vor einem Jahr haben wir natürlich auch die Situation, dass eben mit Mecklenburg und der Pommerschen Kirche auch nochmal ganz andere historisch problematische Bereiche hinzugekommen sind, nämlich mit der DDR-Vergangenheit, wo eben auch ganz andere Dinge auch bei den Gemeindemitgliedern in diesen Kirchen im Vordergrund stehen, die Auseinandersetzung mit dem SED-Staat, mit den Opfern, die es da gegeben hat, also dass man, wo die Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich eben nicht an erster Stelle im Zentrum steht. Und dann gibt es ja auch zwischen den beiden Landeskirchen unterschiedliche historische Entwicklungen und Nähe und Ferne zum Staat. Und da ist sehr, sehr viel aufzuarbeiten und zu machen. Und das wird natürlich in einer Landeskirche dann schwieriger. Und da muss man eben sehen, dass auch genug Ressourcen da sind, um alle auch berechtigten Interesse an historischer Erinnerung und eben auch an Gedenkstätten und an Erinnerungskultur dann zu berücksichtigen. Das ist eben eine neue Ebene, die auch berücksichtigt werden muss und die natürlich die Sichtweise primär auf das Dritte Reich, die in der nordelbischen Kirche ja dann noch im Vordergrund stand, die dann eben auch nicht ausreicht. Und das heißt natürlich, wenn man all diese Ebenen adäquat darstellen will, braucht man eben auch größere Ressourcen. Und ob die dann zur Verfügung gestellt werden, ist eh die Frage. Was mich auch noch interessiert, ist so Gedenkstätten. Es sind ja oft vor Kircheneingängen die Installation für unsere Soldaten im Krieg, gefallene Soldaten, schon vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg. Ist das nicht schon ein Problem eigentlich, dass man diese Gedenkorte direkt in den Kirchen, mit auf das Grundstück sozusagen der direkten Kirche anlegt? Natürlich, das sind Formen von Erinnerungskultur und von Gedenkstätten, die in nicht allen oder fast allen Kirchen zu finden sind, die es zu dem Zeitpunkt schon gab, dass eben die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges geehrt werden durch Gedenktafeln. Und das ist lange überhaupt nicht thematisiert worden, weil es als selbstverständlich galt. Und das ist auch etwas, was thematisiert werden muss. Wie geht man auch damit um, dass dafür Raum in der Kirche ist, für andere Opfer nicht? Oder auch die Erwähnung von Zwangsarbeitern, die es auch im kirchlichen Bereich gab. Ja, dieser Beruf des Soldaten, ne, da mit Mal. Also aufgehoben sozusagen ist der Krieg dann. Da haben wir auch diese ganz enge Verbindung von Kirche und Staat. Das hat gefallen fürs Vaterland oder für Volk und Vaterland oder wie auch immer es formuliert ist. Das ist in Ordnung, dass daran wird gedacht und an anderes wird nicht gedacht. An Widerstandskämpfer oder an KZ-Opfer oder an Zwangsarbeitende. Also da gibt es noch ganz andere Handlungsfelder und von daher ist es ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, dass natürlich gerade diese Gedenktafeln als eine bestimmte Form von Erinnerungskultur thematisiert werden müssen und man dann auch sehen muss, wie geht man damit um. Ich denke, es wäre falsch, die jetzt aus den Kirchen zu entfernen, aber man sollte sie im Kontext thematisieren, doch deutlich machen, warum ist das, sind sie da und was heißt das? Und wie steht Kirche heute dazu, zu dem, was damals selbstverständlich war? Ich selbst habe mal über die evangelische Kirche in Hessen im Ersten Weltkrieg gearbeitet, wo die, und das auch mal thematisiert, wo dann eben auch alle Gefallenen immer genannt wurden, eine ganz enge Verbindung auch zum Staat da war, wo sehr viele Funktionen des Staates auch mit übernommen worden sind, Informationen weiterzugeben, Gelder zu sammeln und auch die Kirchenglocken einschmelzen zu lassen, um Material für den Krieg zu haben. Auch das ist etwas, was noch stärker, als es bisher der Fall gewesen ist, thematisiert werden muss. Also ja, das ist ein Friedhof, den man hier auf der Beute hat. Ne? Und viele sind ja wieder zurück, viele Kirchen. Ja, aber das, also allein, dass eben auch Kultgegenstände abgegeben wurden als Spende, wo man sagt, ey, Moment mal, also hier geht es um das Innerste von Kirche, da aber für Krieg wird das abgegeben, um dann die deutsche Nation, das Vaterland zu unterstützen. Das wird überhaupt nicht thematisiert, denn ich denke, dass gerade dieses Verhältnis Staat-Kirche, und das sind ja so ganz extreme Bereiche, wie verhält sich Kirche im Krieg, dass das auch noch viel, viel stärker thematisiert werden muss. Ja, das wäre eigentlich die Hauptsache, ne? Das herauszuarbeiten, wieso Kirche sich so hat vereinnahmen lassen. Also beziehungsweise war genau der Meinung, also das, wenn ich nur Schöffel lese und was sie da alles so zusammengetan haben, was der von sich gegeben hat. Ja, also ich denke, dass natürlich gerade im Protestantismus diese enge Verbindung von der Reformation her zum Landesherrn einfach eine Rolle gespielt hat. Da haben sich ganz andere Traditionen entwickelt. Und das ist im Katholizismus durchaus ein bisschen anders, weil es eben durch die Orientierung nach Rom einfach eine nationsübergreifende Ebene, ganz zentrale Ebene gab und gibt. Und diese enge Verbindung und Verknüpfung an den Staat, diese Verbindung, die man ja immer als Thron und Altar bezeichnet hat, die ja zumindest auch mit der Monarchie sehr verknüpft war bis 1918, die auch dazu geführt hat, dass gerade die Arbeiterbewegung eine große Distanz zur Kirche hatte, weil eben es letztlich eine bürgerliche Kirche war, die ganz eng an den Machtfaktor Staat gekoppelt war, ohne das auch zu reflektieren. Da ist von Strukturen her noch sehr viel aufzuarbeiten. Und deswegen, man sieht es eben gerade im Dritten Reich ganz besonders wieder. Das ist ja ein ganz extremer Fall von Verbindung Kirche und Staat. Aber diese strukturellen Fragen ziehen sich ja letztlich bis heute durch. Wie verhält sich Kirche? Wie verhält sich Kirche zu Politik und zu staatlichem Handeln? Das haben wir ja bis heute als Frage. Wie ist es zum Thema Asyl beispielsweise? Aber da gibt es so viele Handlungsfelder und da muss Kirche sich positionieren. Und da, denke ich, ist es auch wichtig, dass gerade die Geschichte aufgearbeitet wird, um deutlich zu machen, wie kam es zu bestimmten engen Verbindung. Ja, ne, da kann man wie in der Reform der Bildersturm zum Beispiel, ne, in der Reformationszeit, ne, wo man alles entfernt hat, was irgendwie also so eine andere Anmutung hat, einen anderen Wert hat, eine andere Darstellungsform. Da kann man ja nur glücklich sein, dass das irgendwie so von einigen Leuten dann geschützt wurde und versteckt und so weiter. Ja, das ist eben das Interessante, auch wenn man sich mit Dritten Reich beschäftigt, man kommt eben nicht um die Auseinandersetzung auch mit früheren Jahren drumherum. Natürlich gerade das 19. Jahrhundert, aber es geht zum Teil bis in die Reformation zurück. Wenn man einfach bestimmte Strukturen sich anschaut oder auch die Frage, wie steht im Verhältnis Kirche-Jugend, wie ist es damit Luthers Äußerung zum Judentum und mit Antisemitismus und in der Kirche und Ähnlichem. Das kann man alles auch wirklich nur wirklich verstehen, wenn man dann eben auch sich die historische Entwicklung anschaut. Ja, also allein das Ausgrenzen von nicht-arischen Christen, also da, dass da ja einfach eine von außen herangetragene Kategorie von Rasse zum kirchlichen Kriterium gemacht wird und das unter dem Gebot der Nächstenliebe etc., wo dann ja auch die Bibel also quasi von jüdischen Spuren gereinigt wurde, ein bisschen auch zu Gesangbüchern, also wo alles, was irgendwie nach Judentum klang, dann plötzlich rausfiel, wo man ja also weitgehend eine von zwei zentralen Schriften, nämlich das Alte Testament des Christentums, bereit war aufzugeben. Franz Tügel hat nach seinem Studium seine hebräische Bibel verbrannt, und weil er dann endlich meinte, los sein zu können. Und das sind eben Dinge, die man sich auch wirklich anschauen muss. Ganz plötzlich sind weltliche Dinge viel wichtiger als ganz eminent zentrale theologische Anliegen. Und insofern wäre natürlich auch die Inhalte anzugucken, ne? Also wirklich Paulus, die Paulusbriefe, die man ja auch ganz unterschiedlich bewertet hat, ja. Gibt es ja ganz wirklich, aber vielleicht irgendwie doch eine Botschaft drin enthalten ist, jeden Menschen so zu achten und ja. Für nichts weiter, ja, so zu lieben wie sich selbst, aber wenn man sich selbst nicht liebt, ist natürlich alles möglich. Das muss man sich dann natürlich ja, auch fragen. Aber es ist eben wirklich interessant, wie dann bei hochrangigen Kirchenvertretern plötzlich weltliche Dinge wichtiger sind als zentrale theologische Anlagen. Was sagt das über diese Menschen aus? Was sagt das über Kirche aus? Diese Fragen, denke ich, muss man auch stellen. Es wird hingebogen, ne? Ja, naja, was bleibt dann als genuin christlicher Substanz übrig, wenn es biegbar ist? Also das sind Fragen, ja. Die man stellen muss. Ich denke, dass es natürlich auch nicht unbedingt das Christentum dadurch verliert an Aussagekraft und an Bedeutung, wenn einzelne Vertreter die Lehre völlig anders interpretieren und dazu, ich sage jetzt mal, Fehleinschätzungen bekommen. Das muss nicht unbedingt auf die Lehre dann rückwirken, aber man muss das thematisieren. Und man muss eben auch deutlich machen, dass es eine Zeitgebundenheit gibt, auch in der Vermittlung. Das macht das Thema Drittes Reich ja auch sehr deutlich. Dass da bestimmt in längst nicht alle, aber ein Teil dann auch der Pastoren eben doch eine ja, sehr völkische Interpretation geliefert haben. Was machbar war, was da auch toleriert wurde. Also da, ich denke, dass diese ganze Beschäftigung eben Kirche und Drittes Reich auch letztlich an das Innerste, an die Substanz geht, wo man sich eben wirklich fragen muss, was ist die Substanz, wie kann man sie erhalten, wie kann man dafür Sorge tragen, dass sich so etwas nicht wiederholt, wo muss man aufpassen, und das sagt auch sehr viel darüber aus, wie Kirche sich heute positionieren sollte, unabhängig jetzt von konkreten Inhalten, aber das sind Grundsatzfragen, das sind strukturelle Fragen, und die, meine ich, muss man sich anschauen, wie generell das Dritte Reich ja doch auch so die substanzielle Grundanfrage an Menschen stellt, also wo dann Autoritätsstrukturen plötzlich greifen, wo Anstand, Moral eine Rolle spielt. Und das, denke ich, ist eben auch das Zentrale, auch gerade das Wichtige an einer Auseinandersetzung, gerade an der Institution Kirche mit der eigenen Vergangenheit. Ja, aber wenn jetzt die Kirche heute, also wie zum Beispiel so bestimmte Dinge, die jetzt dem evangelischen Kirchentag vorausgehen, ein Menschenkreuz auf dem Rathausmarkt gelegt wird. Also Kirche wird mir ein bisschen gruselig, weil das erinnert ja an Bilder, die man aus der Zeit des Nationalsozialismus kennt. Du meinst diese Form? Diese Form, also präzise die Art und Weise, etwas populär zu machen, um viele zu erreichen, dass diese Mittel genauso benutzt werden und übernommen werden jetzt für heute, für dieselben, für diese Ziele. Und man sich fragt, ja, genau da muss man doch eigentlich anfangen und sagen, also ich kann diese Bilder so nicht verwenden. Ja, also ich denke, man muss auch bei Formen die Kirche wählt, und deswegen ist es so wichtig, die eigene Geschichte zu kennen, sehr genau schauen, gab es das schon mal, wie wurde es eventuell instrumentalisiert, verwandt, und um wirklich auch zu vermeiden, dass man in irgendein problematisches Fahrwasser kommt. Und deswegen muss man auch bis heute sehr genau sehen, wie ist das mit den Grenzen Staat und Kirche und was ist dann eben auch vertretbar, wo gibt es Grauzonen und wo ist der Bereich, wo man sagt, das geht gar nicht. Das muss man sich wirklich sehr genau anschauen, und deswegen ist gerade die Kenntnis der Kirchengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts so wichtig. Und natürlich ist alte Kirche und Reformation wichtig, aber man muss eben diese Entwicklung kennen, um eben adäquat heutzutage auch Kirche darstellen zu können und eben auch sich vor Fehlern zu hüten, die schon mal gemacht worden sind. Weil was relativ schnell geht, wenn man nicht aufpasst, in bestimmte Fahrwasser zu kommen, bestimmte Strukturen. Das hat viel mit Autorität und mit Hierarchien zu tun, aber auch mit bestimmten Darstellungsformen. Also da muss man auch wissen, dass bestimmte Elemente auch der Darstellung, die Leni Riefenstahl verwandt hat, das geht gar nicht, sowas heute zu verwenden. Und das muss man sich eben sehr genau anschauen. Und da braucht man diesen Hintergrund, um nicht in irgendwelche dann nicht irgendwelche peinlichen Parallelen produzieren zu können. Aber man hat das Gefühl, dass die Berater gerade der Kirche irgendwie dazu verhelfen wollen, also eine Popularität zu finden mit Dingen, die Menschen irgendwie beim Kaufen haben. Also Gott ist gleich Geld. Also Naja, ich meine, der Ausdruck Marke Kirche, es gibt die Marke Hamburg, es gibt die Marke Kirche. Das ist ja auch eine inhaltliche Behauptung erstmal, ob sie die dann eingelöst wird oder wie sie dann eingelöst wird. Das kann man ja im Zug des Kirchentags ansatzweise schon sehen, wenn man auf die Webseite geht und zum Beispiel, was du vorher angesprochen hast, also was es da an Accessoires zu kaufen gibt, die dann mit dem Kirchentag verbunden sind, ist auf der anderen Seite natürlich auch so eine Akquise von Geld. Also es wird ja auch Geld damit verdient. Und so wie bei IKEA auch wirklich, ne? Und dass das wirklich möglich ist, tut gut, Halleluja, zu verwenden zu dürfen. Das finde ich schon überraschend. Und da gibt es keine Antwort von niemandem. Und das, meine ich, ist etwas Verwirrendes. Ja, ich denke, man muss sich sehr genau überlegen, wie wird Kirche vermarktet. Der Druck ist natürlich groß durch die hohen Austrittszahlen und die damit auch verbundenen finanziellen Probleme. Auf der anderen Seite, gerade auch durch den Gebäudeerhalt bei Kirchengebäuden, ist einfach ein ganz massiver Finanzbedarf da. Also diese Rahmenbedingungen muss man schon sehen. Aber man muss eben auch schauen, was macht man sprachlich, was macht man nicht, wie weit geht man auf einem bestimmten Level, wie weit passt man sich dem Zeitgeist an. Lange Zeit oder in den letzten Jahren habe ich es häufig erlebt, dass offenbar die Meinung war, eine Unternehmensberatung in der Kirche ist das A und O. Sicherlich ist es wichtig, auch klare ökonomische Strukturen zu haben, aber ob eine Einrichtung wie Kirche von einer Unternehmensberatung optimal aufgestellt werden kann und ob die Gelder, die in sowas investiert werden, dann unbedingt richtig investiert sind, scheint mir doch zumindest etwas, was diskutabel ist. Sie hatten, glaube ich, im Vortrag geäußert, dass nach 45 mit Mai unglaublich viele Kirchen gebaut wurden. Ja. Also so viele wie vorher, glaube ich, lange Zeit. Ja, genau. Das ist auch überraschend. Wie kam es denn da eigentlich dazu? Also der Hintergrund, dass man gerade so in zwischen 50 und 80 so viele neue Kirchen und Gemeinden gegründet hat, ist eben dieses Parochialprinzip, dass man eben sagt, das gesamte Gebiet, wo Menschen leben soll, flächendeckend mit Kirchengemeinden versorgt sein. Und das ist natürlich die Zeit, wo enorm viele neue Stadtteile entstanden, größere Siedlungsprozesse, Projekte umgesetzt wurden, also wo Hamburg ja auch sehr stark expandiert hat. Und da ging es dann eben darum, dass man auch immer vor Ort die Kirche vor Ort hat, also dass die Wege auch kurz sind, dass Kirche präsent ist. Aber das ging natürlich auch nur in einer Phase, in einer ökonomisch günstigen Phase, wo eben auch sehr viel Mittel zur Verfügung standen. Und wir haben jetzt ja seit 10, 15 Jahren etwa die umgekehrten Tendenzen. Gemeinden schließen sich zusammen, Kirchengebäude stehen zum Verkauf, weil es nicht mehr finanzierbar ist. Und von daher diese Frage, ob man dann wirklich alle paar Kilometer eine Kirche haben muss und eine neue Gemeinde, ob das dann so zukunftsträchtig war. Also Ausgangspunkt ist eben eine theologische Überzeugung, von daher ist das nachvollziehbar und insofern hat sich die Kirche auch der Stadtentwicklung mit angepasst. Aber letztlich hat es dann 30, 40 Jahre später auch zu großen Problemen geführt, die bis heute die Kirche ja sehr massiv belasten. Allein schon, was machen wir mit den Gebäuden, was machen wir eben mit den Lampen? Ja, eigentlich bräuchten wir auch mehr Geistliche, was eben kaum machbar ist. Also Kirche muss sich auch da wieder aus finanziellen Gründen zurückziehen. Und woher hatten die denn so viel Geld? Ich meine, nach dem Krieg so irgendwie alle waren... Wir haben ja eine Phase des ökonomischen Aufschwungs gehabt. Das heißt, die Leute haben auch mehr verdient. Das heißt, sie haben mehr Kirchensteuern gezahlt. Dadurch gab es eben dann auch entsprechende Möglichkeiten. Und Kirche hatte dann natürlich auch als Grundbesitzer und eben auch relativ viele Werte, die eben dann auch in inflationären Zeiten überstanden haben. Und von daher gab es eben durchaus auch gewisse Möglichkeiten, das dann mitzumachen. Mhm. Zum Teil gab es da interessante auch Formen von Neuerungen. Wenn ich mir so bestimmte Großwohnungssiedlungen anschaue, wie Stahlshoop, wo dann auch statt Kirche Gemeindezentren errichtet wurden in diesen Gebäuden, also wo man nicht die sichtbare Kirche hatte, so als separates Gebäude, sondern wo man in diese Gemeindezentren gegangen ist, wo man noch anders gebaut hat, wo man nicht diese Ausrichtung auf Altar und Kanzel hatte, sondern ist ja auch eine gewisse hierarchische Ausrichtung, sondern wo man dann kreisförmige Anordnungen hatte, wo einfach auch ganz andere Kommunikationen möglich waren. Das sind aber baugeschichtlich sehr spannende Entwicklungen, die auch noch viel intensiver aufgearbeitet werden können, wo eben auch ganz andere Theologie plötzlich eine Rolle spielt und ein ganz anderes Bild von Kirche, was sich im Bau niederschlägt. Aber da ist natürlich auch sehr viel nicht weiter verfolgt worden, weil es dann eben auch ja nicht mehr die Möglichkeiten gab, aus finanziellen Gründen. Und solche Experimente und Weiterentwicklungen sind eigentlich immer nur dann möglich, wenn dann dieser Grundrahmen finanziell absicherbar ist, dass man dann eben sagt, jetzt haben wir auch noch Geld für Bereiche, die eben auch umstritten waren, auch sowas wie AIDS-Seelsorge oder Betreuung von Prostituierten. Das ist ja auch immer ein Bereich, der nicht bei allen Kirchenmitgliedern sofort höchste Priorität hat. Mhm. Und von daher gibt es da einfach auch Wechselwirkungen zwischen der ökonomischen Situation und dann den unterschiedlichen Handlungsfeldern. Zusammenhalt ist ein aktuell wichtiges Thema in politischen Diskursen. Inzwischen werden von allen im Bundestag vertretenen Parteien die Kirchen für zuständig erklärt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Wird diese Zuständigkeit in der Kirche diskutiert und ist sich also die EKD oder die evangelische Kirche dieser Aufgabe bewusst und wie reagiert sie auf diese Zuschreibung von politischer Seite? Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Das ist ja so eine, wie so eine Art nonverbale Vereinbarung gibt. Die Kirche ist dafür zuständig. Also ich glaube, dass das schon lange zumindest in Gemeinden vor Ort wahrgenommen und gelebt wird, einfach weil das ansteht und weil es auf der Tagesordnung steht und dass das von daher auch schon seit sehr vielen Jahren, sicherlich auch so seit 20, 30 Jahren in manchen Bereichen die vielleicht auch schon länger durch die verstärkten Zuwachs ausländischer Arbeitnehmer beispielsweise. Also gibt es ja schon relativ lange, seit den 50er, 60er Jahren, einen riesen Druck vor Ort. Und ich glaube, dass das auch schon gesehen wird, ist ein Verhandlungsbedarf da. Und dass Kirche aber auch schon den Anspruch hat, auch eben für die Menschen, für die gesellschaftlichen Situationen zuständig zu sein. Von daher einfach auch dieses relativ selbstverständlich antizipiert. Das ist nicht unbedingt eine Aufgabenzuschreibung, die dann jetzt von der Politik kommt, sondern ich glaube, dass das schon vom Verständnis, vom Selbstverständnis her, vor allem vom Gemeindeverständnis her, einfach auch eine Rolle mitgespielt hat. Wie weit das und wie intensiv das dann geht und wird, ist immer eine zweite Frage, auch von den jeweiligen Ressourcen, die vor Ort vorhanden sind. Und natürlich gibt es eben dann auch verschiedene Versuche von Impulsen seitens der EKD oder auch der einzelnen Landeskirchen gezielt durch Pastorinnen und Pastoren, die dann schwerpunktmäßig sich mit solchen Aufgaben beschäftigen, auch das dann mit zu fördern. Aber das, diese Grundsatzfrage ist eigentlich schon lange eine genuine Aufgabe auch von Kirche vor Ort. Naja, ich finde es manchmal auch fragwürdig, weil die weil so von politischer Seite das dann auch gern vorausgesetzt wird. Also ich kann mich erinnern, als es so, das ist in vielen, vielen Städten oder Stadtteilen schon Geschichte, dass darüber diskutiert wurde, muss jetzt ein Jugendzentrum zugemacht werden oder nicht, und dann irgendwann ist es zu. Und dann gibt es halt so als einzige Möglichkeit, sich noch zu treffen, vielleicht das Gemeindehaus. Und damit ist praktisch, hat die Politik eine Entscheidung getroffen, die dann Konsequenzen hat, auch für die Kirche. Ja, und das Selbstverständnis von Kirche ist dann so, dass man nicht sagt, so jetzt machen wir auch noch unsere Kirche zu, sondern ja, dann übernehmen wir das. Es ist auch eine Chance. Es ist ja ambivalent. Auf der einen Seite zieht sich Staat zurück aus Aufgaben, die man durchaus auch als staatliche Aufgabe verstehen kann. Und auf der anderen Seite aber ist eben das, dieses offene Selbstverständnis von Kirche da, was natürlich dann sagt, ja, wir sind da. Das ist auch eine Chance, dann Leute an Kirche heranzuführen. Darüber gerade so Jugendclubs, das hat ja auch seit den 80er, 70er Jahren eine große Rolle gespielt. Das ist in den Kirchen oftmals sehr kontrovers diskutiert worden. Auch die Frage der Öffnung, Alkoholausschank, ja oder nein. Heute lächelt man über so eine Frage. Aber das sind ja ganz heftige Auseinandersetzungen. Dürfen dann die Rocker, die nicht mit Lederjacken und Motorrädern rumfuhren, dürfen die dann überhaupt in die Gemeinde rein? Heftigste Zerwürfnisse gab es damals ja, bis als noch politische Fragen hinzukamen. Aber das ist eben auch eine Chance von Kirche am Ort, Personen an Kirche heranzuführen, die nicht in den normalen Gottesdienst kommen würden, sondern wo eben andere Angebotsformen von Kirche einfach wichtig sind, um Menschen anzusprechen und um Kirche auch, auch lebendig zu zeigen im Ort. Und von daher, glaube ich, ist es ein Wechselprozess. Naja, aber dann kommt, wenn man jetzt drauf kommt, auf die Finanzierung, also wie Kirchen subventioniert werden, das war mir gar nicht so klar, und eigentlich doch bestimmte Aufgaben übernehmen, die eigentlich der Staat ja bezahlt. Also Kindergärten, Altenpflege, was gibt es da alles? Nur die nicht unbedingt nach Tarif bezahlt werden, diese Leute, die da arbeiten. Ne? Und insofern könnte man natürlich überlegen, dass diese Belang, also diese Verbindung Kirche-Staat eigentlich schon immer sowas produziert hat, dass also der Helfende aus der Kirche kommt. Also diese ganzen Belange, die einer Gesellschaft zugutekommen, im sozialen Gefüge finanziert werden. Und dass man dafür vielleicht diese Kirchenräume mehr benutzt, also noch mehr solche Dinge dann so öffentlich macht. Aber diese Transparenz, wie gesagt, die jetzt noch aussteht, dass zum Beispiel Bischöfe bezahlt werden vom Staat. Also das war mir vorher nicht klar. Ich habe immer gedacht, das geht eigentlich alles aus. Die arme Kirche, die muss jetzt sich nur finanzieren aus ihren Kirchengeldern, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Ne? Ja, das hat zum Teil historische Entwicklungen, dass eben auch das Abtreten von Gebieten und Rechten eben auch kompensiert wurde mit bestimmten Mitteln. Da muss man aber auch sagen, dass natürlich im Zeitalter der Finanzkrise auch immer mehr dann die Länder versuchen, aus diesen Verpflichtungen rauszukommen. Und das ist schon ambivalent. Also da gibt es einfach enge Verflechtungen, die man sicherlich transparent machen sollte, auch in ihren Auswirkungen. Das waren Ausschnitte aus dem Gespräch mit Dr. Rainer Hering, das wir am 9. Februar aufgenommen haben. Kirche, Staat, Finanzen. Das Kirchensteuersystem in der BRD ist auf der Welt einzigartig und die beiden Geschäftspartner Kirche und Politik sehen bisher keinen Grund, daran etwas zu ändern. Die gesetzlichen Regelungen wurden zu Beginn der Weimarer Republik 1919 formuliert und im Folgenden in jedem politischen System zugunsten der Kirchen erweitert. Die Nazis führten 1934 den Kirchensteuereinzug durch die Arbeitgeber ein und den Eintrag der Religionszugehörigkeit auf der Lohnsteuerkarte. Die BRD führte die zentralisierte Kirchensteuer ein und den Einzug durch die Finanzverwaltungen der Bundesländer. Im Folgenden Zitate und Auszüge aus Carsten Frag, Violettbuch Kirchenfinanzen, 2010 im Alibri Verlag erschienen. Empfindsamkeiten. Im Sommer 2008 forderte der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, dass die bayerischen Bistümer ihre Bischöfe doch selbst bezahlen und dafür nicht Steuergelder erhalten sollten. 7 Bischöfe erhalten ca. 700.000 Euro im Jahr. An Kirchensteuer haben die 7 Bistümer 1,23 Milliarden Euro eingenommen. Die 700.000 wären also nur 0,06% der jährlichen Einnahmen. Ein Aufschrei der Empörung ging durch den bayerischen Freistaat. Transparenz. Jedes Bistum, jede Landeskirche hat eigene Haushaltspläne. Eine solide Bilanz der Kirchenfinanzen trauen sich selbst ausgewiesene Kenner nicht zu. Bereits 1990 hatten die Bundestagsabgeordnete Petra Kelly und die Fraktion der Grünen eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Sie bezog sich auf wirtschaftliche Situation und Reichtum der Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland und Kirchensteuersystem und fragte insbesondere nach den staatlichen Zahlungen. In 14 Antworten zu den 25 Fragen heißt es: Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor. Beim wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages heißt es lapidar: Die Einkünfte und Vermögenswerte der Kirchen werden den staatlichen Institutionen nicht mitgeteilt. Die Kirchen nehmen nicht nur über die Kirchensteuern Geld ein. Zusätzlich sparen sie Ausgaben durch staatliche direkte und indirekte Unterstützungen. Hier einige Zahlen für beide Kirchen aus dem Jahr 2008. Kirchensteueraufkommen 9,7 Milliarden Euro. Da die Kirchensteuer als Sonderabgabe abzugsfähig von der Einkommensteuer ist, verzichten die Finanzämter auf ca. 3 Milliarden Steuereinnahmen. Kirchenlohnsteuer der Arbeitgeber 0,3 Milliarden. Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge 0,1 Milliarden Euro. Die Kirchensteuer ist eine Zwangsabgabe für Kirchenmitglieder. Tatsächlich zahlen nur 34%, zum Beispiel der evangelischen Kirchenmitglieder. Die Darstellung der Kirchen: mit den Kirchensteuern würden die konfessionellen Sozialeinrichtungen finanziert, ist unwahr. Die Kosten von Caritas und Diakonie werden nur zu rund 2% von den Kirchen finanziert. Staatlicher Einzug der Kirchensteuern. Durch den staatlichen Einzug der Kirchensteuer in Deutschland vermeiden die Kirchen Kosten für eigene Kirchensteuerämter in der Größenordnung von rund 1,8 Milliarden Euro. Pastoraldemokratie. Zitat Bundesverfassungsgericht 1965. Das Grundgesetz legt dem Staat als Heimstatt aller Bürger ohne Ansehen der Person weltanschauliche religiöse Neutralität auf. Es verwehrt die Einführung staatskirchlicher Rechtsformen und untersagt die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse. Doch die Rechtspraxis verkehrt diesen Satz häufig ins Gegenteil. Zitat Hans H. Rupp, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, 1969. Die staatskirchenrechtlichen Artikel der Weimarer Reichsverfassung, vom Grundgesetz en bloc rezipiert, wurden mit Hilfe höchst fragwürdiger und bis dato in der Rechtswissenschaft unbekannter Methoden mit neuen Inhalten gefüllt und dem neuen staatskirchenrechtlichen Verständnis dienstbar gemacht. Diese Umdeutung fand in atemberaubender Schnelligkeit allgemeine Anerkennung und Eingang in die Rechtsprechung. Besorgte und kritische Stimmen blieben entweder ungehört oder gingen in beißender Kritik unter. So entstand auf dem Boden der Bundesrepublik ein eigenartig autoritär kirchenfreundliches Staatsgebilde, das heute gelegentlich mit dem Schlagwort der Pastoraldemokratie gekennzeichnet wird. Kirchenautonomie. Kirchen haben das grundgesetzliche Recht, ihre Angelegenheiten selbstständig und ohne staatliche Eingriffe zu ordnen und zu verwalten. Das bedeutet zum Beispiel, dass weder Caritas und Diakonie noch die theologischen Fakultäten unter das allgemeine gewerbliche Arbeitsrecht fallen. Staatsdotationen, Zuschüsse zur Besoldung von Geistlichen. 2009 zahlten die deutschen Bundesländer außer Bremen und Hamburg an die beiden Kirchen für Personalzuschüsse und Kirchenregiment 442 Millionen Euro. Kirchenbaulasten, Unterhaltspflicht für Kirchengebäude. Jährlich etwa 100 Millionen Euro, die vom Staat bezahlt werden. Staatlicher Verzicht auf Einnahmen. Durch verschiedene Steuerbefreiungen erhalten die Kirchen rund 2,3 Milliarden Euro an Einnahmen bzw. brauchen Steuern und Gebühren nicht zu bezahlen. Die Zauberformel lautet gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke. Würden die beiden erstgenannten Zwecke zur Steuerbegünstigung reichen, muss dennoch kirchliche Zwecke extra genannt werden. Konkret: Befreiung von der Körperschaftssteuer. Das bedeutet finanziell wenig, da die Kirchen keinen Gewinn erwirtschaften. Die Geldanlagen bei den Kirchenbanken sind erlaubte Rücklagen. Keine Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge. Bei einem geschätzten Kapitalvermögen im dreistelligen Milliardenbereich könnten das zum Beispiel 1,25 Milliarden sein, die den Kirchen erhalten bleiben. Die Kirchen sind von der Grundsteuer befreit. Nach vorsichtiger Schätzung ist von Einnahmeverlusten der Gemeinden in Höhe von mindestens 850 Millionen Euro auszugehen. Spenden und Schulgeld. Durch die steuerliche Absetzbarkeit verzichtet der Staat zugunsten von Kirchen und ihrer Mitglieder auf rund 600 Millionen Euro. Ausbildung des kirchlichen Nachwuchses. Die Kirchen nehmen sich das Recht, staatlich finanzierte Bildungseinrichtungen für ausschließlich kirchliche Zwecke zu betreiben. Und, obwohl die Studentenzahlen sinken, werden Professoren- und Dozentenstellen vorgehalten. Kosten dafür allein in Hessen 3,8 Millionen Euro im Jahr 2010. Kirchenmusik. Die kirchlichen Musikhochschulen erhalten staatliche Zuschüsse. Zum Beispiel in Regensburg 1,5 Millionen bei 34 Studierenden. Weitere Ausbildungsstätten, zum Beispiel Seminare, Stifte, Konvikte in Baden-Württemberg 2,9 Millionen, 32 Millionen in Bayern für die Katholische Universität Eichstätt. Für Forschungsförderung in der Theologie wurden 2010 rund 100 Millionen Euro aufgewendet. Dazu verfügen die Kirchen über umfangreiche Vermögen und Finanzen. In einer Recherche listet Carsten Frag 2001 auf alle folgenden Beträge in Mark: Grundbesitz 280 Milliarden, Immobilien 129 Milliarden, Kapitalvermögen 172 Milliarden, Vermögen der Diakonie und Caritas 129 Milliarden, Stiftungen 104 Milliarden, Ordensgemeinschaften 87 Milliarden, Versicherungen 48,8 Milliarden, Siedlungswerke 34,6 Milliarden, Kirchenausstattung, Bibliotheken 5,3 Milliarden, Hilfs- und Missionswerke 1,2 Milliarden, konfessionelle Verbände 0,8 Milliarden, Medienunternehmen 0,7 Milliarden, Ferienstätten 0,4 Milliarden und sonstiges 1,5 Milliarden. Insgesamt 981,1 Milliarden Mark. Marke Kirche. Kirche, wohin gehst du? Die Bischöfe beider Konfessionen, erschreckt von den apokalyptischen Prognosen ihrer Kämmerer, holen sich seit einiger Zeit Rat von den Missionaren einer fremden Religion. Der Unternehmensberatung McKinsey, deren Gesandte halfen gern, wenn auch nicht für Gotteslohn. Genaue Zahlen gibt bis heute keiner der Beteiligten heraus. Nur so viel ist klar, der Rat war ausgesprochen teuer. Also muss er auch gut sein, dachten die Bischöfe und öffneten sich dem neuen Evangelium, alles sei Markt, auch das Religionsgeschäft. Und zuvörderst brauche man eine Konzentration aufs Kerngeschäft. Die Vertreter der Kirche kämpfen plötzlich als Sinnanbieter gegen andere Wettbewerber und die orientierungslose Kundschaft lernen von der Weisheit der Welt, nennen sie das. Sie probieren es mit Marketing. Sie glauben tatsächlich, ihre in Jahrhunderten verspielte Glaubwürdigkeit lasse sich mit Werbung, PR, Events und Imagekampagnen im Instant-Verfahren zurückgewinnen. Ohne rot zu werden, behandeln sie die Botschaft des Glaubens als Produkt, das es hübsch zu verpacken und zu verkaufen gilt. Allen Ernstes betrachten sich die Kirchen heute als Unternehmen auf dem Sinnstiftungsmarkt, bezeichnen ihre Mitglieder als Kunden, fragen deren Wünsche ab, trimmen ihr Personal auf Kundenorientierung, offerieren spirituelle Angebote und denken über ihre Corporate Identity nach. Aus Kirchtürmen sollen Leuchttürme werden. Und auf deren Spitze Greta Hahn, um mit der Bibel zu sprechen, dass der Mann am Kreuz schon wieder verraten und verkauft wird. Die Kirche als Gottesdienstleistungsunternehmen. Das gilt vor allem für die Protestanten. Auf den Pfarrkonferenzen und Mitarbeitertagungen der IKD geht es um das unverwechselbare Profil, die Marke evangelisch. Wir erleben zurzeit, wie die einst unverkäufliche Kreuzesbotschaft von ihren Verkündern umfunktioniert wird zur stromlinienförmigen Wellnessreligion. Bleib deinen Träumen auf der Spur. Finde Quellen innerer Kraft. Sei im Einklang mit dir selbst. Finde zum Grunde des eigenen Lebens. So steht es geschrieben in den Werbebroschüren zu Meditationswochenenden und für den Aufenthalt im Kloster auf Zeit, in kirchlichen Durchhalteblättchen und innerlichkeitstriefenden Büchlein über lässiges Seelengebaumel. Die Einladung zum Tanz ums goldene Selbst. Das waren Auszüge aus dem Essay Religion im Wandel von Christian Nürnberger, SZ-Magazin, 17.05.2010. Tut gut, Halleluja, war das IKEA-Motto bei der Vorstellung ihres Jahreskatalogs 2013 in der Altonaer Kulturkirche. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Dieses Zitat von Martin Luther passt perfekt auf eine Socke. als Symbol der Standhaftigkeit in Schwarz-Gold, Schwarz-Vanille, Nachtblau-Türkis, Anthrazit-Türkis, Rubinrot-Orange, Türkis-Blau. Erhältlich für 7 Euro im Shop des 34. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Hamburg. Für 3,50 Euro die Luthersocke als Handyschutz. Kirchentagsklassiker, den Abendmahlsbecher für 6 Euro aus gebranntem Ton, nur mit Jerusalemkreuz. Das gelobte Land. Die drei monotheistischen Weltreligionen beanspruchen es als ihre Geburtsstätte. Alle drei haben hier ihre großen Heiligtümer. Die Christen die Grabeskirche, die Muslime den Tempelberg, die Juden die Klagemauer. Ein heiliger Ort, ein umkämpfter Ort. Im Alten Testament versprach Gott das gelobte Land den Juden. Sie verstehen es deshalb nicht nur als den Ort, an dem sich ihre heiligen Stätten befinden, sondern als ihr legitimes Heimatland. Doch auch Christen und Muslime sehen in Abraham ihren Stammvater. Wem also gehört das heilige Land? Heiliges Land, gelobtes Land. Veranstalter bewerben ihre Reiseangebote für Israel mit der biblischen Verheißung. Und im Herbst 2012 erschien eine Orientierungshilfe, herausgegeben im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland. Gelobtes Land, Land und Staat Israel in der Diskussion. Ziel ist, die oft hochemotional und polarisierend geführte Diskussion um Land und Staat Israel zu versachlichen und es dem Leser zu ermöglichen, zu einem begründeten, eigenständigen Urteil zu kommen. Letzteres wird eingeschränkt, da keine Nachweise über getroffene Aussagen an die Hand gegeben werden. Zu Beginn bejaht die Orientierungshilfe das Existenzrecht des Staates Israel. Es berührt eigentümlich, wenn dies in den Kirchen immer noch ausdrücklich betont werden muss. In der Folge bringt die Studie grundlegende Informationen zu den Landverheißungen der Bibel, benennt Aspekte jüdischen wie muslimischen Verständnisses des Landes Israel und der Stadt Jerusalem, skizziert die Kirchengeschichte des Heiligen Landes, zählt theologische Positionen auf und führt in evangelisches Staatsverständnis ein. Als erste Einführung in das Thema ist das alles hilfreich. Am Ende hat der Leser nachvollzogen, inwiefern Christen vom Land Israel als heiligem oder gelobten Land sprechen können, ohne damit Territorien zu umreißen oder den Staat Israel religiös zu legitimieren, was dieser wie jeder Staat nicht nötig hat. Eine wirkliche Weiterführung ihres Themas gelingt der Orientierungshilfe jedoch nicht. Dazu müsste sie mehr Farbe bekennen. So fordert sie Christen zwar auf, sich am Überleben des von Gott erwählten jüdischen Volkes im Staat Israel mitzufreuen, was nach der Shoah in Deutschland leicht makaber klingt, um faktisch sogleich mit einem doppelten Kann einzuschränken. Die Staatsgründung kann als ein Mittel erscheinen, um Juden ein Leben im Land Israel in Recht und Frieden zu ermöglichen. Sie kann als ein Zeichen der Treue Gottes zu seinem Volk gedeutet werden. Also kann man sie christlich weiterhin auch anders verstehen? Mehr als 30 Jahre nach der Rheinischen Synodalerklärung zum Thema bietet die Orientierungshilfe hier weder Klärung noch Fortschritt. Rücksicht auf Muslime. Der Grund dürfte in unausgesprochener Rücksichtnahme auf Muslime und palästinensische Christen liegen. Die Studie meint, dass es christlicherseits für die Beschäftigung mit dem Judentum und der Situation im Nahen Osten eine Rolle spielt, dass in der Bundesrepublik heute auch Muslime leben, die aus der Region stammen. Das wäre neu, wenn christliches Selbstverständnis von muslimischer Präsenz in Deutschland mitbestimmt würde. Im Blick auf christlich-palästinensische Theologie benennt die Studie zwar deren Differenz zu hier geprägter Israel-Theologie, etwa wenn diese die Erwählung Israels aufhebt und die Landverheißungen der Bibel allen Schwachen und damit jetzt primär den Palästinensern gelten lässt. Doch Schlussfolgerungen daraus überlässt sie dem Leser. Fehler und Ungenauigkeiten. Die Orientierungshilfe enthält bei den Informationen über die Gegenwart im Staat Israel und in den palästinensischen Autonomiegebieten leider etliche Fehler oder Ungenauigkeiten. So wurden die Juden in der Niederschlagung des Bar Kochba-Aufstandes nicht aus der römischen Provinz Syria Palästina vertrieben, sondern aus der Provinz Judäa. Kaiser Hadrian nahm die Umbenennung im Jahre 136 vor. Eine Besonderheit Israels gegenüber anderen modernen Demokratien sieht die Orientierungshilfe darin, dass dieser Staat sich nicht nur als demokratisch, sondern auch als jüdisch definiert und allen Jüdinnen und Juden das Recht auf Einwanderung garantiert. Nun, auch die Bundesrepublik versteht sich als deutsch. Das Grundgesetz gilt für das gesamte deutsche Volk und hat daher etwa den Wolgadeutschen die Einwanderung ermöglicht. Bei weiteren Begründungen für die Besonderheit Israels irren die Autoren. Der Sabbat ist nicht der wöchentliche Feiertag in Israel. Anders als in Deutschland mit dem Sonntag als gesetzlichem Feiertag, steht es israelischen Bürgern frei, je nach Religionszugehörigkeit den Freitag, Samstag oder Sonntag als Feiertag zu halten. Auch das Personenstandswesen wird nicht durch das Rabbinat geregelt, sondern den alten osmanischen Rechtsprinzipien folgend von der jeweiligen Führung der Religionen im Staat. Schließlich sind palästinensische Israeli nicht aus Sicherheitsgründen vom Wehr- und Sicherheitsdienst ausgeschlossen, sondern davon befreit, sie können sich freiwillig melden. Solche Ungenauigkeiten und Fehler häufen sich vor allem in der Beschreibung der Lebensverhältnisse der Christen im Heiligen Land. Aus der Stellungnahme »Fragwürdige Orientierungshilfe« von Rieglef Münnich, evangelischer Präsident des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Thank you. eine ausführliche Analyse der IKD-Orientierungshilfe zum Staat Israel hat der Israel-Korrespondent Ulrich Sahm verfasst. Selig sind die Unwissenden, ist der Titel seines Textes, der bei Hagali veröffentlicht wurde. Zitat Orientierungshilfe: Christen in Ost-Jerusalem leben unmittelbar an der Nahtstelle des politischen Konflikts. Auch ihre Bewegungsfreiheit ist erheblich eingeschränkt. Das ist eine grandiose Lüge. Jerusalemer Christen haben einen israelischen Ausweis, können sich frei in Israel bewegen und zudem ohne jede Beschränkung die besetzten Gebiete besuchen, während es Juden verboten ist, die palästinensischen Autonomiegebiete zu betreten. Katholische Christenführer verfügen sogar über diplomatischen Status. Derartige Privilegien hat kein Rabbi und kein Imam. Darüber hinaus droht ihnen etwa durch die Beschlagnahme von Personalausweisen der Verlust des Bleiberechts in Jerusalem. Da muss genau geprüft werden, wie oft und aus welchen Gründen das passiert. Als Folge dieser Einschränkungen sind in den vergangenen Jahren viele Christen aus der Region ausgewandert, sodass ihre Zahl laufend abnimmt. Ein beliebtes propagandistisches Klischee. Nur warum ist die Zahl der Christen in Israel und Jerusalem stetig gewachsen, während im Wesentlichen Christen aus den palästinensischen Gebieten ausgewandert sind? Aus ganz anderen Gründen? Die Autoren der IKD-Orientierungshilfe scheinen sich völlig der palästinensischen Propaganda unterworfen zu haben. Selbst palästinensische Quellen haben sie nicht geprüft, von israelischen ganz zu schweigen. Ulrich Sahm hat noch einige Ungereimtheiten im Kartenmaterial der IKD-Orientierungshilfe benannt. Zu Karte 9. Da sind die grüne Linie oder auch Waffenstillstandslinien zu den besetzten Gebieten als Staatsgrenzen Israels eingezeichnet. Dort gibt es keine international anerkannte Staatsgrenze. Ich sehe da alle möglichen Landesbezeichnungen, sogar Gaza und Westjordanland. Nur der Name Israel scheint wieder aus der Kopiermaschine herausgefallen zu sein, wie es IKD-Sprecher Christoph Vetter 2007 bei der denkwürdigen Reise der IKD-Bischöfe ins Heilige Land formuliert hatte. In ihrer Pressemappe präsentierte die EKD den ahnungslosen Journalisten eine Karte des Heiligen Landes mit den eingezeichneten Ländern Libanon, Syrien, Jordanien und Sinai. Nur das zentral abgebildete Land war namenlos. Aus zuverlässigen Quellen war zu erfahren, dass die palästinensischen Teilhaber in der Erlöserkirche eine Landkarte ohne den Namen Israel gefordert hatten. Dieser ultimativen Forderung entsprachen die deutschen Vertreter der EKD, anstatt in weiser politischer Voraussicht die Landkarte ganz wegzulassen. Die zunächst vermutete Panne war also Absicht und politische Rücksichtnahme auf die palästinensischen Vertreter. Vertreter der evangelischen Kirche Deutschlands waren tatsächlich bereit, wenn auch nur symbolisch, den jüdischen Staat Israel von der Landkarte zu löschen, um die Worte des Präsidenten Ahmadinejad oder gewisser Hamas-Sprecher zu verwenden. Auf Anfrage eines Korrespondenten erklärte der Pressesprecher der EKD, die Buchstaben sind beim Kopieren der Karte aus der Kopiermaschine gefallen. Bischof Huber hatte bei seiner Pressekonferenz in Berlin nach der Rückkehr eine bessere Erklärung. Auf dem Blatt sei kein Platz gewesen, Israel einzufügen. Dabei ließ die verkleinerte Karte einen ziemlich breiten Rand frei. In seiner Festpredigt auf dem Ölberg beschrieb Bischof Huber seine Empfindungen so: Wir sind selbst Menschen, die Leid tragen und weinen. wenn wir durch Yad Vashem gehen und das Grauen erinnern, das dort vergegenwärtigt wird. Wenn wir die Friedlosigkeit sehen, die den Nahen Osten bestimmt und sich in gigantischen Sicherheitsmaßnahmen Ausdruck verschafft. Rechtzeitig, wenige Stunden vor Beginn der offiziellen staatlichen Zeremonie in Yad Vashem zum Gedenken an die 6 Millionen Opfer der Shoah am Sonntagabend, verließen die deutschen Bischöfe Israel in Richtung Deutschland. Zurück zur EKD-Orientierungshilfe, Kapitel 8, 2. Zu Funktion und Legitimität eines Staates nach evangelischem Verständnis. Die theologische Haltung zum Staat ist im Protestantismus traditionell geprägt von der Spannung zwischen Nähe und Distanz. Diese ambivalente Haltung findet sich bereits in den biblischen Quellen, in denen sowohl die Anerkennung von Obrigkeit und Herrschaft, aber gleichzeitig eine Distanzierung vom totalen Herrschaftsanspruch des Staates zum Ausdruck kommt. Merkwürdig. Wie hätte die Geschichte verlaufen können bei einer deutlichen Distanzierung der evangelisch-lutherischen Kirche gegenüber dem totalen Herrschaftsanspruch des NS-Staates? Aus dem letzten Kapitel der EKD-Orientierungshilfe. Wir haben gesehen, dass die Bedeutung des Landes Israel und der Stadt Jerusalem für den christlichen Glauben im Laufe der Geschichte ganz verschieden bestimmt worden ist. Daran anknüpfend ist nun abschließend zu fragen, welche Einschätzung am Beginn des 21. Jahrhunderts schrift- und zeitgemäß erscheint. Heiliges Land, gelobtes Land. Die Kritik an der Rede vom Heiligen Land wirkt in der Gegenwart fort. Dabei ist die Selbstmitteilung Gottes nicht auf bestimmte Orte begrenzt oder konzentriert. Jesus Christus kann überall gegenwärtig werden, wo er verkündigt wird. Auf dem Felde, in der Kirche oder auf dem Meer, wie Martin Luther sagt. Damit scheint die Rede vom Heiligen Land zunächst theologisch obsolet geworden zu sein. Das Zentrum auch der Landverheißung ist somit das Versprechen Gottes, sein Volk zu bewahren. Insofern geht die Erwählung des Volkes den Verheißungen des Landes voran. Es gilt daher, die biblischen Beschreibungen der Grenzen des Landes oder gar die Landnahmeerzählungen können keinesfalls als Kartografie für die Politik der Gegenwart dienen. Die Rede von Verheißung und Erfüllung ist immer eine Auslegung geschichtlicher Erfahrungen im Rückblick. Kein biblischer Text gibt einen göttlichen Fahrplan für politisches Handeln an die Hand. Merkwürdig. Sind nicht die 10 Gebote, wie du sollst nicht töten, ein Fahrplan für politisches Handeln? Die Rückkehr von Jüdinnen und Juden in das Land Israel und dem folgend die Gründung des Staates im Jahr 1948 sind damit für Christen kein unmittelbar religiöses Ereignis. Merkwürdig. Was heißt hier Rückkehr? Seit der Zeit Martin Luthers wird statt vom verheißenen Land auch vom gelobten Land gesprochen. Dadurch wird insbesondere betont, dass Gott seine Verheißung des Landes mit einem Schwur bekräftigt hat. Die Tatsache, dass die von den Deutschen verfolgten Juden in Israel überleben konnten, ist völlig ausreichend, Israel das gelobte Land zu nennen. Thank you. hier stehe ich, ich kann nicht anders. Dieser Luther zugeschriebene Satz fasst zusammen, was der Reformator für sich in Anspruch nahm: einen Standpunkt zu haben gegen alle Autoritäten und Prinzipien seiner Zeit. Martin Luther auf der Anklagebank, 1946. Vor dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg verteidigt der ehemalige Gauleiter und Herausgeber der Hetzschrift Der Stürmer, Julius Streicher, seinen Antisemitismus. Dr. Martin Luther säße heute an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn sein Buch Die Juden und ihre Lügen in Betracht gezogen würde. Ihre Synagogen solle man niederbrennen, man solle sie vernichten. Genau das haben wir getan. Er wird wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt und hingerichtet. Hinsichtlich der Novemberpogrome vom 9. auf den 10. November 1938, die den Beginn der Morde des Holocaust markieren, ist es ein eigenartiges Zusammentreffen, dass es die Nacht des Geburtstages von Martin Luther war. Geht man etwas tiefer in diesen eigenartigen Zusammenhang zwischen dem Geburtstag Martin Luthers und dem Pogrom von 38, so zeigt sich ein möglicher innerer Zusammenhang zwischen den Nationalsozialisten und Luther. Dieser Reformator hat unserem Herrn und der Christenheit zu Ehren als Schluss einer 170-seitigen Tirade zur Verteufelung der Juden eine Anleitung für die Judenverfolgung entwickelt. Eine Agenda der Unmenschlichkeit, die von den Nationalsozialisten gleichsam Punkt für Punkt abgearbeitet wurde. Martin Luther fragt, was sollen wir Christen nun mit diesem verworfenen, verdammten Volk der Juden tun? Und gibt 7 Empfehlungen. Erstlich, dass man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer anstecke und was nicht brennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe, ewiglich. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Zum dritten, dass man ihnen nehme alle ihre Betbüchlein und Talmudisten. Zum vierten, dass man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete, hinfort zu lehren. Zum fünften, dass man den Juden das Geleit und die Straße ganz und gar aufhebe. Zum sechsten, dass man ihnen den Wucher verbiete und nehme ihnen alle Barschaft und Kleinode an Silber und Gold und lege es beiseite zu verwahren. Zum siebten, dass man den jungen, starken Juden und Jüdinnen in die Hand gebe Flegel, Axt, Karst, Spaten, Rocken, Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiß der Nasen. 1938 schreibt der evangelische Landesbischof von Thüringen: Am 10. November 38, an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen. Vom deutschen Volk wird die Macht der Juden auf wirtschaftlichem Gebiet im neuen Deutschland endgültig gebrochen und damit der gottgesegnete Kampf des Führers zur völligen Befreiung unseres Volkes gekrönt. 1941 erklärten 7 deutsch-christliche Landeskirchenführer und dem schloss sich die Deutsche Evangelische Kirchenkanzlei an. Als Glieder der deutschen Volksgemeinschaft stehen die unterzeichneten deutschen evangelischen Landeskirchen und Kirchenleiter in der Front dieses historischen Abwehrkampfes, der unter anderem die Reichspolizeiordnung über die Kennzeichnung der Juden als der geborenen Welt- und Reichsfeinde notwendig gemacht hat. Wie schon Dr. Martin Luther nach bitteren Erfahrungen die Forderung erhob, schärfste Maßnahmen gegen die Juden zu ergreifen und sie aus deutschen Landen auszuweisen. In der Erinnerungskultur wird eine Quelle des deutschen Antisemitismus gerne vergessen: das Christentum in Gestalt von Martin Luther. In der öffentlichen Darstellung der evangelischen Kirchen in Deutschland ist Luther auch aktuell ein untadeliges Vorbild. In Wittenberg wird am 10. November 2007 eine internationale Martin-Luther-Stiftung gegründet. Im Mittelpunkt der Stiftungsarbeit sollen Projekte stehen, die die Auseinandersetzung gesellschaftlicher Verantwortungsträger mit ethischen Werten fördern, sagte der designierte Vorstandsvorsitzende Michael Inacker. Geht man in die Geschichte zurück, so stellt sich bald heraus, dass die frohe Botschaft Luthers